Transparenz für die Ohren. Sagt, sie würde aufnehmen. Wiebke, nimmst du auch auf? Ha, perfekt. Ich habe eine ganz kleine Zwischenfrage noch fürs Protokoll. Ja. Für die, also die beiden, die jetzt nicht anwesend sind oder noch nicht anwesend sind, wo packe ich die hin? Die hat stehen die jetzt dran. Ich habe das mal so nach die erstmal unentschuldigt gepackt und wenn die nachher noch nachkommen oder was, habe ich sie nach oben geschrieben. Oder machst du einfach nur einen Haken hinter, dass du das weißt. Das muss ja nur im definitiven Protokoll richtig stehen. Das ist ja nur eine Arbeitsanlage hier. Ja, alles klar. Okay, es ist der 5.6. 20.31 Uhr. Herzlich willkommen zur Landesvorstandssitzung des LAFOs in NRW. Anwesende Vorstandsmitglieder sind Christian Giebel, Claudia Hagenschulde, Jens Ballerstedt, Sasa Raber und Daniel Rasukat. Entschuldigt abwesend ist die liebe Frau Maya, die leider krank ist, und der liebe Paki, der Überstunden machen musste und sich um sein Kind kümmern muss und deswegen nicht kommen kann. Der Vorstand ist beschlussfähig. Das Protokoll macht die liebe Wiebke. Wir kommen nun als erstes zur ersten Abstimmung des Tages, nämlich das Protokoll vom letzten Mal, das ihr alle selbstverständlich gelesen habt. Ich frage von oben nach unten ab, Christian. Ja. Ich nicke das auch ab, Claudia. Ich war nicht da, Enthaltung. Sasa. Jupp. Stahlrabe. Ja. Damit ist das Protokoll mit einer Enthaltung angenommen. Wir kommen zu den Tätigkeitsberichten, machen das gerne alphabetisch. Paki ist nicht da. Warum steht der denn oben? Ist ja lustig. Christian. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir das bislang nicht alphabetisch machen. Aber gut. Ach stimmt, das ist erster Vorsitzender und Stellvertreter. Ah, jetzt erkennst du. Ja, aber ist ja auch nicht so wichtig. Ja, für den LAFO habe ich verhältnismäßig wenig gemacht in der letzten Zeit. Aus Gründen dafür ein paar andere Dinge. Das, was ich gemacht habe für den LAFO, sind Treffen und Gespräche mit Piraten und Vermietern wegen der Modalitäten der regionalen Ausstellungsversammlung. Und ansonsten Stammtisch, Infostand, wir haben noch geflyert, wir haben noch ein wenig plakatiert und die Plakate hinterher auch wieder abgehängt. Wir hatten eine Piratenwahlparty, eine Wahlparty im Rathaus und eine anschließende, einen anschließenden Aufenthalt in der Notaufnahme. Interviews hinterher dazu mit, was war das, Antenne Unna, WDR, BATZ, Sat1, Spiegel TV, Zeit. Gibt es auch einen ganz schönen Artikel, der in der heute erschienenen Ausgabe der Zeit drin steht. Gespräche mit der Opferhilfe, Backup, Orga und Durchführung einer Demo mit, ich schätze mal, 400-500 Teilnehmern gegen rechte Gewalt. Dann hat sich unser AK Kommunalpolitik getroffen. Es gab ein Treffen und Gespräche mit den zukünftigen Dortmunder Bezirksvertretern. Das sind ja verhältnismäßig viele. Also der Piraten natürlich. Dann Treffen und Gespräche mit Parteien zu Fragen der Kooperation im Rat und in den Bezirksvertretungen. Dann ist bei uns ein Kreisvorstandsmitglied erkrankt. Den habe ich zweimal im Krankenhaus besucht. Und dann noch ein paar Positionspapiere für unseren nächsten Kreisparteitag eingereicht. Super. Erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Dortmunder für die Zivilcourage, die ihr da gezeigt habt. Und bitte bestell doch von uns auch der Nadja ganz, ganz liebe Grüße. Mach ich doch glatt. Fügst du das noch im Pad nach, was du erzählt hast? Schreib dir mal kurz noch den Pad-Link rein. Findest du im C, glaube ich. Finde ich wo gerade? Im C, im Mumble. Oben auf das C klicken. Ja, okay, stimmt. Hab's, danke. Gut, da Daniel nicht da ist und Steffi nicht da ist, Claudia. Jo, ich habe im Prinzip das gemacht, was ich immer mache, viel RT-Arbeit. Ansonsten war ich noch in der RT, habe mit der Mutter... Grottiges Internet. Grottiges Internet, ich kann es leider gerade nicht ändern. Wir haben erst ab dem 13.05. wieder normal DSL. Ansonsten habe ich AK-Sitzung gehabt. Ich habe das Lager in Mülheim gekündigt. Wir haben eine Übergabe mit Carsten gehabt. Da nochmal auch Dank an Paki, der für uns, ich sag mal, Materialboten gespielt hat, dass ich nicht extra von hier oben nach Mülheim runterfahren musste. Wir haben jetzt am Sonntag ein Real-Life-Treffen von der Landesverwaltung wegen dem Verwaltungsportal, wie es da jetzt weitergeht. Gegebenenfalls kommen da auch Leute vom Bund zu. Ja, das war so das die letzten 2 Wochen. Ansonsten bin ich auch noch umgezogen, deswegen war es bei mir so ein bisschen weniger als sonst. Alles klar, danke dir und wir begrüßen auch um 20.36 Uhr unsere herzallerliebste Landesschatzmeisterin, die Steffi. Guten Abend. Hallo Steffi. Hi. Ich lasse dir noch eine kurze Eingewöhnungszeit, ehe wir zu deinem Tätigkeitsbericht kommen. Sehr nett, danke. Dann mache ich kurz meinen. Zum einen war diese Woche das PolGF-Mumble für die bundesweite Vernetzung. War eigentlich eine sehr nette Runde, muss ich sagen. Wir haben da besprochen, was so bei den Kommunalwahlen in welchen Ländern so gelaufen ist und so weiter. Ich habe festgestellt, dass die anderen irgendwie gerade relativ wenig machen, um ihre neuen Mandatsträger aufzufangen, weswegen ich an dem Abend Kraft eigener Arroganz eine Einladung ausgesprochen habe. Wir haben ja dieses Kommunalschulungswochenende für unsere neuen Mandatsträger und ich habe einfach mal die Mandatsträger aus den anderen Landesverbänden mit eingeladen, dass sie da hinkommen können. Ich war so dreist. Super. Das finde ich großartig. Ja, die sind da irgendwie einigermaßen alleine. Die anderen Landesvorstände haben sich da scheinbar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, was sie jetzt mit denen anstellen. Und dann dachte ich, wenn wir das machen, wenn da irgendwie 20, 30 mehr kommen, das fällt eigentlich gar nicht auf bei den 120, die wir da haben. So. Apropos kommunale Vernetzung, das Treffen habe ich mit der Maja zusammen angefangen zu planen. Wir haben die ersten 6 Dozenten zusammen für Workshops, die da stattfinden werden und Vorträge. Das ist das Thema Rhetorik, Pressearbeit, Fraktionsarbeit. Es kommt aus Braunschweig eine Fraktionsgeschäftsführerin von den Piraten, die das schon seit Jahren macht, die da so ein bisschen was über Fraktionsarbeit erzählen wird. Die Simone Nissen, die bis vor kurzem in der Piratenfraktion gearbeitet hat, wird kommen und einen Vortrag über Pressearbeit machen. Der Andreas Graf macht was über Kommunalfinanzen und. Wir haben dann ein ganz tolles Paket an Workshops und Vorträgen für die Leute. Der Freifunk wird dabei sein. Das haben wir schon alles organisiert. Das Ganze findet in Düsseldorf dann statt. Dann war ich diese Woche beschäftigt, damit Rechtsberatung zu koordinieren, weil irgendwie ein paar Bürgermeister das mit Demokratie nicht ganz so drauf haben und das Recht in Frage stellen, Fraktionen zu bilden. Und wenn man denn dann eine Fraktion bildet, meinen, das Stimmrecht dieser Fraktion in den Ausschüssen beschneiden zu müssen, da wird noch einiges auf uns zukommen. Die lassen sich gerade irgendwelche Bedingungen einfallen, die Parteien erfüllen müssen, um eine Fraktion miteinander gründen zu können. Da checke ich gerade Urteile von Oberverwaltungsgerichten und was weiß ich. Dann hatte ich jede Menge Gespräche mit Piraten vor Ort bezüglich der Fraktionsbildung, habe da zum Teil auf Landesebene mit dem politischen Geschäftsführer anderer Parteien gesprochen, habe das aber nicht proaktiv gemacht, sondern wirklich immer nur auf Anfrage. Manche haben sich wirklich gemeldet und gesagt so, könnt ihr uns irgendwie so ein bisschen helfen? Wir haben dann gemeinsam mit ein paar Leuten aus den Kommunen einen Musterfraktionsvertrag entwickelt, den wir jetzt den Leuten zur Verfügung stellen, die neue Fraktionen gründen. Den schicke ich dann auf Anfrage an die Leute rum. Bin in Mail-Kontakt eigentlich mit allen von den neuen Abgeordneten. Zumindest mit allen, die ich bis jetzt auf meiner Liste hatte. Kurze Bitte noch an dich, Christian. Ich habe dir dem Pose auch heute gesagt, wir haben, glaube ich, nicht alle Bezirksvertreter aus Dortmund in unserer Liste. Wenn du das der Maja zuschicken könntest, wäre das ganz super. Ja klar, mache ich doch. Prima. Dann, was habe ich noch gemacht? In jeder Hinsicht den neuen Abgeordneten zur Seite gestanden und die auch mit allen möglichen beraten. Die sind zum Teil in den Landtag gekommen, wo wir gesprochen haben über Büroausstattung, IT, Post, wie man mit Dingen umgeht und so weiter. Dann haben wir den CSD gehabt. Da war ich auf dem LKW mit dabei in Düsseldorf. Das hat unglaublich sagenhaft viel Spaß gemacht. Wir waren der einzige Wagen, der auch Samba-Tänzer dabei hatte. Und wir hatten einfach Spaß an der Backen bis zum Abwinken. Es war toll. Und letzte Woche Donnerstag war die LAFO-Sprechstunde und ich habe das Gefühl, ich habe noch Dinge vergessen. Aber das war so im Großen und Ganzen. Darf ich mal kurz nachhaken? Ja, logen. Von dir als Samba-Tänzer, gibt's da zufällig ein YouTube-Video? Es gibt YouTube-Videos bestimmt von den Samba-Tänzern, aber nicht von mir als Samba-Tänzer. Könnte jemand bitte der Steffi eine Bridge in den Vorstandsraum ziehen? Danke. Da ist sie schon, die Bridge. Die Frau Meier hat ihren Tätigkeitsbericht ins Pad geschrieben und ich bitte, das dann danach zu lesen. Die war übrigens auch auf dem CSD. Sasa. Jo, zu Presse- und ÖA-Zeugs, da standen diverse Telefonate sowohl vor der Kommunalwahl als auch nach der Kommunalwahl an. Es haben Journalisten nicht nur von Landespresse, sondern auch aus der Lokalpresse angerufen, die dann wiederum Kontakte zu den Piraten vor Ort brauchten. Also da war irgendwie alles dabei. WDR von Radio bis Fernsehen, dann die DPA hatte angerufen, wir hatten eine Pressekonferenz im Landtag direkt an nach der Kommunalwahl mit Paki und Joachim zusammen. Da ging auch das Statement dann ja raus, direkt darauf. Da gab es auch ein bisschen was zumindest auf jeden Fall an Presseecho. Wir sind gerade in der Lokalpresse wirklich recht viel jetzt auch aufgetaucht, gerade im Rahmen diverser Fraktionsgespräche, Sondierungsgespräche, die jetzt anstehen. Das ist alles mal wieder ganz schön zu sehen und sehr erfreulich. Ja, dann ging diese Woche unser zweiter Newsletter raus. Den hatte ich auch über die NRW-Info geschickt. Ich guck gleich, dass ich den Link vielleicht nochmal hier ins Pad reinpacke, für die, die es noch nicht gelesen haben. Dann halt der übliche Koordinationsfu mit dem Presseteam zusammen und auch der Recherchekram halt eben im Rahmen der Pressearbeit. Also ne, gucken, wer ist jetzt wo gewählt worden, was steht da an gerade, wo sind vielleicht auch eventuell kritische Dinge, die man auf dem Schirm haben sollte. So der übliche Krams da. Ja, dann klar, kurz vor der Kommunalwahl habe ich dann auch noch geflyert und war in Münster auf dem Infostand. Dann habe ich der Meier noch so ein bisschen bei der Suche der Kontaktdaten der neuen Mandatsträger geholfen. Ja, ein paar Umläufe und dann halt eben noch die typischen diversen Mails und Telefonate. Ja, ansonsten war es halt auch noch ein bisschen ruhiger, weil leider Gottes wieder mal ein schwerer Krankheitsfall in der Familie war. Danke, liebe Sasa. Steffi, kannst du uns jetzt hören und sehen? Haha. Wenn ich euch jetzt sehen könnte, dann müsstet ihr euch Sorgen machen. Ich höre euch wundervoll. Wir hören dich auch. Magst du uns was erzählen dazu, was du in den letzten zwei Wochen gemacht hast? Ja, ich versuche mal. Also nach der letzten Forschungssitzung fing es sehr arbeitsreich an. Du hältst irgendwie das Mikrofon deinem Handy zu. Nein, tue ich nicht. Ich halte es ganz oben fest. Versprochen. Okay. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Keine Widerworte, scheint gut zu klappen. Nee, halbwegs verstehe ich dich. Gut, dann habe ich fleißig eingekauft, um meine Spendenbescheinigung auf Papier zu bringen und Umschläge, um das Ganze auch auf den Weg zu bringen, weil wir am 24.05. mal wieder ein FET-Treffen hatten, ein Finance-Event-Team-Treffen, also ein Fazit-Team-Treffen und haben fleißig die Spendenbescheinigung eingetütet. Vielen Dank an alle Anwesenden. Es war eine Heidenarbeit, alles zu falten und einzutüten. Da hat das Team eine Riesenarbeit geleistet, mal wieder. Dann haben wir uns noch besprochen bezüglich der weiteren Vorgehensweise der KVs, die bis zu dem Zeitpunkt noch nicht abgegeben hatten, also sprich ihre Unterlagen noch nicht eingereicht haben, die Daten noch nicht entsprechend aufbereitet geschickt haben, wie das vereinbart war. Ja, das haben wir auf dem Schatzi-Team-Treffen gemacht. Natürlich habe ich des Weiteren noch ein paar Vorbereitungen für den Rechenschaftsbericht gemacht, ein bisschen was gebucht im Rechenschaftsbericht. Und ansonsten habe ich Technikwochen. Wie ihr merkt, habe ich im Moment arge Probleme mit meinem Internet hier, mit den WLAN. Das klappt nicht so. Der wundervolle bei einem ganz tollen Anbieter gekauften Scanner will auch nicht so recht sich installieren lassen, weder unter Linux noch unter Windows, sodass ich Mühe habe, überhaupt irgendwas zu machen. Aber ich habe schon einen Termin mit Timmy vereinbart, was auch nicht so einfach war, weil der jetzt auch einmal in der Wahl sehr busy war und jetzt auch danach noch viel zu tun hat. Aber wir haben uns für nächsten Montag verabredet und ich hoffe, danach kann ich auch wieder ordentlich arbeiten und ohne Bridge in der Vorstandssitzung sein. Super, vielen Dank. Damit sind wir bei den Tätigkeitsberichten durch, oder? Da fällt mir noch ein, ja, wir haben, falls ihr es gesehen habt, es ging ja eine Mail über die NRW-Info, wir haben über die Zahlungserinnerung gesprochen, da sind wir natürlich in den Vorbereitungen weiter vorangeschritten und ich hoffe, ja, dass die dann bald auch rausgehen können. Das war's. Prima, dann Dankeschön. Wir sind mit den... Also wenn ihr wollt, also wenn ihr wollen würdet... Ach so, du hast ja auch noch einen. Ich muss nicht. Du hast auch noch einen Tätigkeitsbericht. Stimmt, ich habe dich vergessen. Entschuldige tausendfach. Lieber Stahlrabe, wärst du so nett, uns deinen Tätigkeitsbericht näher zu bringen? Ja, ich finde das ganz toll, wenn die anderen vor mir sind, weil dann fallen mir nämlich noch Dinge ein, die ich vergessen habe. Und du hast nämlich zum Beispiel auch vergessen, dass du beim March Against Monsanto dabei warst. Stimmt, der war ja auch noch. Ja, es sind viele Dinge immer zwischendurch so. Ja, der war im Übrigen auch ganz erfolgreich, soweit ich daran teilgenommen habe. Wenn du magst, kannst du ja nachher noch zu dem Schluss was erzählen, wo ich dann nicht mehr da war. Also ich habe diesmal wenige Tickets. Im Moment kommen auch gar nicht so viele Finanztickets rein. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder dem nächsten Erdrutsch geben, dann bin ich damit wieder beschäftigt. Ansonsten Infostand Neues, der letzte vor der Wahl, March Against Monsanto, dann war ich teilweise, also am Ende dann auch noch auf diesem FAT-Treffen, hab noch ein bisschen geholfen, die Spendenquittung einzutüten, Wahlparty Piraten Neues habe ich teilgenommen, Wahlparty Piraten Meerbusch, war todlangweilig, war ich aber auch kurz da. Stammtische Neuss und Meerbusch waren jeweils einer in den 2 Wochen. Plakate haben wir abgehängt. Ich bin gar nicht sicher, ob seit dem letzten Mal ich auch noch irgendwie vor der Wahl noch geflyert habe. Egal. Dann war gestern Rigo Mumble, der von dem Kommunaltreff Mumble gekapert wurde. War auch okay, war auch sehr interessant. LAFO-Sprechstunde war ich dabei. Und dann bin ich ja auch dabei, diverse Mails und Telefonate zu führen mit den verschiedensten Leuten, um eine Landesgeschäftsstelle hinzukriegen. Ist nicht ganz einfach. Könnte jetzt nächste Woche was draus werden, könnte auch einfach wieder platzen und dann müssen wir halt gucken, dass wir was anderes finden. Ich glaube, ach so, ja, und weil mich irgendjemand angetwittert hat, ich habe es schon wieder vergessen, und das ja so eine Art Wahlversprechen von mir war, strecke ich gerade mal die Fühler so ein bisschen in Richtung Beo aus, der offenbar entwicklungsmäßig so weit ist, dass man so langsam in eine Testphase gehen könnte. Da informiere ich mich gerade. Ich denke, zur nächsten LAFO-Vorstandssitzung kann ich da vielleicht schon was zu sagen. Das klingt doch super. Vielen Dank. Dann kann ich noch kurz was zu March Against Monsanto sagen, dann sind wir damit auch durch. War tatsächlich eine für mich sehr erfolgreiche Demo. Es waren circa 1000 Leute da, knappe 1000 würde ich sagen. Es war eine sehr bunte Demo, sehr vielfältig mit, ich komme wieder drauf zurück, es waren Samba-Gruppen da, aber diesmal Samba-Trommler. Zwei Lautis, es war wirklich eine ganz tolle Demo. Die Auftaktrede oder eine der Auftaktreden durfte ich halten. Eine der Abschlussreden hat der Joachim gehalten. Am Ende gab es noch diesen Markt der Möglichkeiten, nannte sich das. Das war so ein großer Infomarkt mitten in Düsseldorf auf dem Graf-Adolf-Platz. Da wurde noch gegrillt und eine Gemüsesamen-Tauschbörse gab's und Blumen wurden verschenkt und Obst und Gemüse. Also es war tatsächlich eine sehr bunte, sehr fröhliche, sehr tolle Demo und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben im Nachhinein von den Mitveranstaltern und von einigen Leuten, die in dem Bündnis da drin gewesen sind, die haben Paki und mich hinterher noch angeschrieben und haben sich vielfach bedankt, dass wir Piraten so zuverlässige politische Partner sind. Das freut mich eigentlich besonders, dass wir das so zu hören bekommen haben. Gut, die Statistiken sind dem Protokoll zu entnehmen. Wir kommen zu den Anträgen aus der letzten Sitzung. Trommelwirbel. Der Dave Kay kann schon mal in den Sprechenraum kommen. Ticketnummer 110465. Den Scanner gibt's auch billiger. Hau rein. Okay. Ja, da gab's ja diese wundervolle Diskussion auf der Mailingliste, NRW-Mailingliste, nachdem ja dieser Beschluss im Endeffekt wohl etwas unglücklich protokolliert war. Da ging's darum, dass ein Hinweis darauf kam, nicht bei Amazon zu kaufen, weil, blub, ich sag mal so, da gab's ja einiges an Berichterstattung in der letzten Zeit. Das kann man im Prinzip machen, aber ich finde, das kann man nur machen, wenn man tatsächlich Regeln dafür hat. Wenn man sich selber Regeln gegeben hat, dafür, wo und wie man einkauft. Das heißt, wenn man soziale Standards setzt, an den Händler, mit dem man Geschäfte eingeht, dann muss man die auf alle Händler anwenden. Das war im Prinzip die Meinung, die ich da vertreten habe. Da gab es dann zwar auf Twitter auch ein paar abfällige Bemerkungen mal wieder zum Thread. Da gab es dann auch unter anderem die Bemerkung, wir würden über einen Scanner diskutieren, statt Politik zu machen. Während ich mir kaum oder nur wenige Diskussionen vorstellen kann, die wirklich politischer sind, als über Standards zu reden, die man für seine Händler ansetzt. Ja, dementsprechend bin ich heute hier, um das mal mit euch zu diskutieren, um mal genau zu erfahren. Der X-Pack hatte sich da ja auch nur nebulös geäußert und auch Steffis Aussage auf der Mailingliste war mir am Ende nicht so richtig klar, was die bedeutet. Um erstmal mit euch zu eruieren, was war denn da tatsächlich los? Wie ist da die Entscheidungslage? Habt ihr da was geplant oder habt ihr nichts geplant? Ist das Ding letztendlich woanders gekauft worden oder nicht? Und habt ihr vor, euch Standards zu verpassen für solche Einkäufe? Darum ging es mir. Danke, Kai. Ich würde dann direkt an Steffi geben. Ja, ich sage da gerne was zu. Und ich freue mich eigentlich, welche Diskussion ich dadurch ausgelöst habe, dass ich gesagt habe, ich möchte den Scanner nicht bei Amazon kaufen. Und ich finde es gar nicht mal so unattraktiv, auch über Standards beim Einkauf nachzudenken. Das habe ich eigentlich auch mit meiner Aussage auf der Mailingliste so ein bisschen sagen wollen, dass ich das schon ganz gut fand. Also teilweise waren da ganz interessante Ansätze bei von den Vorschlägen her. Der Scanner ist jetzt letzten Endes bei einem Händler hier in der Nähe gekauft worden zum Preis von 299 Euro. Ich denke, das ist ein guter Mittelwert. Und ja, das erstmal dazu. Und über Standards nachdenken habe ich immer schon mal wieder drüber gesprochen im Landesvorstand, wenn wir kaufen, auch wenn wir Flyer kaufen, ob wir bei Flyer-Alarm oder wo auch immer wir die kaufen wollen, dass wir da halt drüber nachdenken sollten. Und ich muss sagen, ich freue mich eigentlich über den Antrag. Ist damit zumindest deine Frage schon mal beantwortet, die erste, was da passiert ist? Ja, meine Frage ist beantwortet, aber die Frage, die ich jetzt habe, ist, welchen Raum gibt man einer Diskussion hier dazu jetzt? Oder wie möchte man weiter vorgehen als Vorstand an der Stelle? Also Raum zur Diskussion soll hier reichlich sein. Wir haben nicht viel auf der Tagesordnung heute. Da können wir uns auch ruhig Zeit nehmen, das zu diskutieren. Also jetzt mal auf den Antrag direkt bezogen, würde ich mal sagen, Dave, dir ist klar, dass der Antrag jetzt so sicherlich nicht, dass dem Antrag so sicherlich nicht stattgegeben wird. Die Diskussion würde ich auch gerne führen, aber das ist natürlich ausgesprochen schwierig. So etwas mit Hard Facts zu unterlegen und dann auch noch durchzuhalten über alle Lieferanten weg, die wir vielleicht möglicherweise irgendwann mal in Anspruch nehmen, würde ich sagen, ist schlichtweg unmöglich. Dass das natürlich ein bisschen polemisch ist, so wie du es vor zwei Wochen schon gesagt hast, einfach zu sagen, Amazon ist doof, wir bestellen da nicht, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, wir haben sicherlich ein bisschen Spielraum und die Gegenfrage wäre jetzt, also jetzt nicht direkt an dich, aber an alle, die Gegenfrage wäre, sind wir verpflichtet, immer zwingend beim Billigsten zu kaufen oder kann es Gründe geben, das nicht zu tun? Also falls ich die Frage beantworten darf, Nein, seid ihr nicht. Ich halte Ausschreibungen, die das Ziel haben, den billigsten, oder ich sag mal nicht so abwertend billigsten, sondern günstigsten Anbieter zu nehmen, schlicht für falsch. Also ich halte es für absolut falsch, die Auswahl eines Angebots nur vom Preis abhängig zu machen. Ich denke, wenn man ausschreibt oder sich eine Kaufentscheidung, eine Kaufentscheidung trifft, dann sollten da durchaus andere Dinge auch mitspielen. Gerade bei Technik habe ich es im professionellen Umfeld immer so gehalten. Ich habe mir einen festen Partner gesucht und habe dadurch relativ gute Servicekonditionen erzielt. Solche Modelle gibt's. In anderen Bereichen kauft man dann, ja, sag ich mal, unter Umständen kommunal, also lokal ein, so wie Steffi es ja jetzt auch gemacht hat, was ich auch eine gute Lösung finde, um halt den Einzelhandel vor Ort auch zu unterstützen. Aber wichtig ist für mich, das billigste Angebot oder das günstigste Angebot ist nicht immer das Beste. Also ich würde gern das so festhalten, dass wir das am besten geeignete Angebot finden. Dazu gehören für mich verschiedene Sachen. Das eine ist natürlich die Servicequalität. Also wenn das Ding kaputt geht, gibt es eine einfache und gute Möglichkeit, reparieren zu lassen und umzutauschen. Hat man vielleicht bei dem Händler, wo man kauft, auch eine anständige Beratung, was das angeht. Und ein Teil dieser Entscheidung ist sicher auch das soziale Kriterium. Ich denke, als Partei kann man damit darauf achten, das als allgemeingültige Regel zu nehmen, nur bei jemandem einzukaufen, der die Arbeitsverträge jeden Morgen tanzt, ja, und biologisch dynamisches Papier benutzt, halte ich für extrem schwierig durchzuhalten und würde im Zweifelsfall, wenn das eine feste Regel ist, auch hemmen. So, ja, also wenn man sagt, wir brauchen das jetzt so schnell wie möglich, können wir aber nicht, weil wir erst die Arbeitsbedingungen der Firma überprüfen müssen, ist das natürlich Mist. Aber dass man grundsätzlich darauf achtet, so nicht beim benachbarten Sklavenhändler zu kaufen, ich finde, das versteht sich als Partei. Das ist immer so eine Mischkalkulation, finde ich. Ja, wir sprechen ja hier zu einem Teil auch über Moral, ne? Und Moral ist immer etwas schwierig, zu quantifizieren. Ja, Nee, also aber ich denke auf jeden Fall auch, du kannst da ich muss mich da Jens anschließen, du kannst da keine strikten Regeln so festzurren, weil das auch immer auf den unterschiedlichen Fall ankommt. Also dann Regelgerüst zu geben, finde ich, glaube ich, schwierig. Aber ich denke auch, dass es insgesamt so gut wie möglich für uns auch machbar sein sollte, da auf diese Dinge eben zu achten. Aber es ist halt einfach auch nicht möglich, da alles auszuschließen. Das geht einfach, das wird nicht klappen. Also falsch verstehen, nicht falsch verstehen, man kann sich diese Regeln natürlich geben, ne? Also du kannst Ja, also natürlich das ganz würde ich. klare Standards an Arbeitsbedingungen legen und sowas. So Regeln kann man schon festlegen. Die Frage ist, ob man die durchgehalten bekommt. Natürlich kannst du die Ja, durchhalten. genau deswegen. Ich sehe das ja auch aus dem. Hört ihr mich? Ja. Gut. Also aus meinem Arbeitsleben kann ich sagen, da gelten immer irgendwelche Standards, ob die jetzt sozial sind oder in welche Richtung die gehen. Wir kaufen bei A bis Z, weil der gehört zu der Untergliederung. Das geht immer. Und wenn ich sage, ich möchte nach sozialen Standards eben nicht beim billigsten kaufen, weil ich weiß, da kriegen die Leute keinen ordentlichen Lohn, das rechnet sich halt nicht mehr, dann kann ich das von vornherein ausschließen. Dann nehme ich halt nicht das billigste Angebot, gucke ich mir die Unternehmen halt an. Und ich muss ja nicht immer dann erst gucken, wenn ich was brauche. Und man führt dann auch ein Verzeichnis der Lieferanten. Das heißt, wenn ich jetzt bei dem einen gekauft habe, das hat gut funktioniert, ich bin mit dem Service zufrieden, dann kaufe ich beim nächsten Mal wieder da, weil der Preis in Ordnung war und weil ich weiß, da herrschen ordentliche Verhältnisse. Dann kann ich das auch aufzeichnen. Dann braucht der nächste Vorstand nicht wieder suchen, wo sie denn bestellen. Ja, aber du kannst das nicht für jeden Fall garantieren. Du musst nur mal dran denken, dass irgendwie, keine Ahnung, mitten im Wahlkampf wieder Ballons ausgehen. Du musst einen anderen Lieferanten nehmen, weil die einfach die Dinger heiß gefragt sind und kannst da aber auf die Kürze auch Sehe ich nicht den anders. Ich muss kompletten kurz sagen, ich Versandweg muss mal verfolgen. kurz weg. Also so Da grobe musst du dich Standards. kurz weg, ja. So grobe Standards, das schon, klar, sicher, das ist möglich, aber du kannst halt einfach nicht komplette Absolutismen da reinbringen, dass du dir so viel Grenzen da jetzt setzt, dass du im Notfall keine Ausweichmöglichkeiten mehr hast. Es sind zwar nicht viele Leute im Zuhörerraum, aber ich würde mich freuen, wenn jemand Lust hätte, uns mit seiner Meinung zu bereichern. Wie seht ihr das denn? Hier Hefte raus, Klassenarbeit. Wenn nicht gleich freiwillig einer nach vorne kommt, dann nehme ich einen dran. Wenn sonst keiner will. Hallo, guten Abend. Darf ich? Einen schönen guten Abend. Ja, du darfst, gerne. Und danach der Kovacs. Ja, machen wir das kurz. Ich versuche auch selber persönlich Amazon zu meiden, wo es geht. Ich sehe aber auch das Problem, das ist bei euch noch gar nicht vorgekommen, dass wir vielleicht nicht unbedingt das Kaufvolumen haben, wo wir Leuten vorschreiben können, wie sie ihren Betrieb führen. Ich wäre sehr dafür, wenn einfach der Vorstand zur Kenntnis nimmt, dass man das als Kriterium, wie Lieferanten mit ihren Mitarbeitern umgehen, berücksichtigt bei Bestellungen. Und ansonsten würde ich euch das gerne als soften Hinweis überlassen. Wenn es dann eilt und man aus Gründen und aufgrund von Abwägungen trotzdem irgendwo bestellt, müsst ihr das verantworten. Ich sehe nicht, dass es dafür eine harte Regel braucht. Verstanden haben wir das Problem, glaube ich, alle. Okay, danke Gero. Korax als nächster. Ich habe ein neues Headset, ich weiß nicht, versteht man mich gut? Hervorragend sogar. Ja, wunderbar. Es war übrigens ziemlich günstig, kann ich nur empfehlen. Ja, ich krieg da keine Prozente. Ich krieg da keine Prozente. Ey, echt, können wir gleich mal. Ich sehe das ähnlich wie Dave oder so. Wir sollten da strikte Order haben und so ein Unternehmen wie Amazon einfach scheiße zu finden und dann mit einem wesentlichen größeren Preis, das stand ja, glaube ich, im Raum, nicht 5 € mehr, sondern mit einem wesentlich höheren Preis da irgendwas anderes zu nehmen. Man muss auch auf die Kohle achten. Da war ich immer für, genau wie Old Holgi noch ein paar. Es kann es nicht, in meinen Augen nicht sein, einfach viel mehr Kohle auszugeben, bloß weil irgendwie ein Laden diffus nicht gefällt. Okay, danke, Fullerin. Darf ich kurz zu Korax was sagen? Du darfst immer. Ich darf immer. Ja, Korax, da gebe ich dir genau recht. Und insbesondere dieses Wort diffus. Wie viel wert ist dieses Wort diffus? 10 € mehr, 50 € mehr, aber beim Doppelten, da muss man dann schon mal überlegen. Ja? Also gebe ich dir recht. Es ist immer eine Abwägungssache, aber da gebe ich auch dem Gero recht. Dafür sind wir Vorstand, um solche Entscheidungen zu treffen. Und es geht ja jetzt nicht hier um sechsstellige Beträge, es ging um 299 €. Für mich ist das viel Geld. Für mich auch. Ja, Ja, für gar mich auch. Keine Frage, aber der Unterschied, der war ja nicht 299 €. Ich sage ja, wenn es das Doppelte ist, dann muss man da echt schon mal drüber nachdenken. Aber wenn es 20 € mehr sind, wenn es also 279 statt 299 € sind, dann ist die Frage, muss man da noch drüber diskutieren oder gibt man die 20 € einfach drauf? Aus der Moral heraus. Meine Ja. Frage wäre gewesen, könnt ihr das denn überhaupt zuverlässig herauskriegen? Denn es hat keinen Sinn, zum Laden um die Ecke zu gehen, der sich das bei Amazon kauft und 20 € draufschlägt. Hey, das stimmt natürlich. Das ist so was wie der Metzger deines Vertrauens. Du guckst ihm auch nicht zu dabei, wie er die Wurst macht und was genau er da reintut, aber irgendwie vertraust du ihm, weil dir seine Nase passt. Im Zweifel ist es halt das. Ja, das ist halt genau das, was ich gerade sagte. Du kannst halt manche Versandketten überhaupt gar nicht bis zum Ende nachvollziehen. Gut, die gesprochen haben und nicht nochmal was sagen möchten, möchte ich nur bitten, für meinen Überblick einfach aus dem Sprechenraum wieder rauszuhüpfen. Das wäre super nett. Wenn ihr drin bleibt, nehme ich euch einfach hinterher nochmal dran. Das ist auch okay. Dina Nunana. Hallo. Es ist, wie es meistens so ist. Ich finde, es gibt in diesem Fall auch kein krasses Schwarz und Weiß. Also es gibt nicht das super günstige Angebot von einem ganz beschissenen Anbieter, der seine Arbeitnehmer versklavt. Und auf der anderen Seite jetzt nicht das mega teure Angebot, wo die Angestellten da alle irgendwie den Arsch gepudert bekommen. Also gibt es mit Sicherheit viele Grauzonen dazwischen, wo es vielleicht ein bisschen teurer ist, die Arbeitsbedingungen dafür aber besser sind. Und wenn man solche Leute rausfindet, ist es sicherlich toll. Ich finde es aber auch recht schwierig, da tatsächlich rauszufinden, ob das jetzt tatsächlich eine sozialverträglich arbeitende Firma ist oder nicht. Finde ich ein bisschen schwierig. So wie bei Amazon, das ging halt durch die Medien, das hat man gehört. Gibt aber halt sicherlich auch viele Bereiche, wo es schwierig ist, das nachzuvollziehen. Und dann denke ich, wird es auch recht schwierig, da tatsächlich jemanden zu finden oder zu garantieren, dass man da jemanden findet, der da auch ganz toll sozialverträglich ist. Ich hätte eine Idee. Gibt es anwesende Leute unten in dem Sprechenraum oder wie auch immer, die Spaß hätten, so eine Art, ich habe ja jetzt lernen müssen, wie das heißt, Code of Ethics zu formulieren, so eine Handreichung für, Sie wollen also für die Piratenpartei etwas einkaufen, nicht mit festen Regeln, da muss mindestens so und so viel Mindestlohn und so viel Urlaubstage sein, sondern einfach so ein, dass wir das überhaupt mal diskutieren auf Basis von einem Textentwurf und sagen, das da ist sowas, das finden wir Piraten gut, weil der Kai nämlich recht hat, das ist hochgradig politisch. Und wenn wir uns selbst eine Regel geben, so als Partei, diese Art Arbeitsbedingungen finden wir gut, ist das ja fast sowas wie eine politische Forderung, auch außerhalb der Partei. Ist hier jemand zufällig, der Lust hätte, an sowas mitzuarbeiten? Ich habe Arbeit gesagt, dann wird es immer still, ne? Darf ich noch mal was dazu sagen? Ja, klar. Vielleicht muss man da jetzt auch nicht direkt so die krassen Regeln aufstellen. Ich meine, wenn sich da jemand findet, ist ja schön. Aber das wäre vielleicht erstmal eine Maßnahme. Es gibt ja viele Leute, die sicherlich auch online oder sonst wo was beziehen, dass man da vielleicht einfach schon mal so ein bisschen sammelt, wo Leute gute Erfahrungen gemacht haben, wo sie vielleicht auch wissen, dass die Arbeitsbedingungen da gut sind, dass man sowas dann vielleicht einfach schon mal sammelt. Gibt es denn jemand tatsächlich unten im Zuhörerraum, der sagt, Mensch, auf sowas hätte ich mal Bock? Das muss jetzt keine wissenschaftliche Arbeit werden, die für einen Bachelor gut ist. Das soll einfach mal so ein hingeworfener Text sein. Ich sehe, das ist nicht so. Dann ist das Thema entweder doch nicht so virulent oder alle Anwesenden haben keine Zeit. Wir können das ja nochmal wirken lassen. Kai, möchtest du noch was zu deinem Antrag sagen? Ja, den Antrag ziehe ich natürlich in der Form zurück. Mir ging es jetzt darum, diese Diskussion hier zu bekommen und da das Bewusstsein dafür zu schärfen, was da gelaufen ist. Der Antrag ist in der restriktiven Art so nicht durchsetzbar oder umsetzbar, sage ich mal. Es war auch von vornherein klar, du kannst natürlich nicht irgendwie jeden Pakethändler, also für jede Lieferung, das funktioniert nicht. Mir war es nur wichtig, die Diskussion dazu bekommen. Die habe ich jetzt bekommen. Ich hätte mir in der Tat deutlich mehr Beteiligung aus dem LV selber gewünscht, aber nun ja. Ich habe es versucht, mehrfach. Ja. Gut, damit ist der Antrag zurückgekommen. Möchte noch jemand was dazu sagen? Ansonsten kommen wir zum nächsten. Es ist still, wir kommen also zum nächsten Antrag. Antragsteller ist der X-Pack. Ticket Nummer 113017. Er möchte Kreisverbände anzünden. Dann zünde er mal. Darf ich ganz kurz dazwischen was sagen? Ja. Das war jetzt ein Antrag. Da müsste noch irgendwie ein Status rein, oder? Zurückgezogen. Ah, okay, das hatte ich nicht gehört. Ja, der Kai hat den Antrag zurückgezogen. Ich übergebe an X-Pack. Zündle er. Ja, das ist der erste Antragsteil quasi, wo es um 3 KVs geht, die es geschafft haben, konsequent jede Mail zu ignorieren, die wir bisher in den letzten Monaten dazu geschickt haben und uns den ganzen Rechenschaftsberichtskram doch wieder auf Papier zugeschickt haben. Und wir haben dann ganz trocken beschlossen oder würden ganz gerne ganz trocken beschließen, das Zeug jetzt im Rahmen des Durchgriffsrechts der übergeordneten Gliederung, sprich des Landesverbandes, an die Bundesbuchhaltung zu delegieren, inklusive der, falls es, was eher unwahrscheinlich ist, aber falls es dazu kommt, falls da Kosten entstehen, die Kosten dann auch dem entsprechenden Kreisverband zu belasten, damit das Thema, was ja nun fristmäßig schon vom 31.03., also schon über 2 Monate überfällig ist, damit das endlich mal in die Pötte kommt. Die haben also ihre Unterlagen zusammen, haben aber irgendwie völlig ignoriert, wie, in welcher Form sie sie einreichen sollen. Wir haben weder Zeit noch Lust noch Kapazitäten dafür. Daher würde der Landesverband oder der Landesvorstand in diesem Fall beschließen, für diese 3 Kreisverbände die Buchen der Unterlagen an die Bundesbuchhaltung zu delegieren im Namen des jeweiligen KVs. Ist das den KVs angedroht worden? Also ich unterstütze den Antrag zu 100%. Wir haben ein Verwaltungstreffen gehabt, also ein Schatzmeister-Untergliederung-Treffen, wo alle Schatzmeister zu eingeladen waren. Es wurde ausführlich darüber informiert. Es wurde im Nachgang darüber informiert, wie die Unterlagen einzureichen sind für alle, die nicht da waren. Es wurden Deadlines gesetzt, es wurden Deadlines verlängert. Und ohne darauf zu reagieren, wurden halt die Unterlagen in Papierform eingereicht. Das ist schon eine ordentliche Portion Ignoranz dessen, wie wir arbeiten wollen. Ja, und wir haben das halt jetzt weitergeleitet an die Bundesbuchhaltung. Die macht das innerhalb, beziehungsweise die ersten 5 Stunden pro KV kostenlos. In der Regel schafft es auch bei jedem selbsten KV Düsseldorf oder Dortmund würde die in 5 Stunden schaffen. Das heißt, diese kleineren KVs sind da eher nicht gefährdet, in Kosten zu laufen. Dennoch möchte ich das nicht ausschließen. Ich kann ja nicht sagen, was, wie die Unterlagen aufbereitet sind, weil wir die 1:1 weitergeleitet haben. Und ja, möchte den Antrag unterstützen und dass das so entsprechend abgestimmt wird. Okay. Und ja, Sie sind natürlich informiert worden, mehrfach. Okay. Ich hab eine Rückfrage nur zur Neugier. Wenn schon nicht offiziell, gibt es denn inoffiziell möglicherweise irgendeine Begründung dafür, warum die das gemacht haben bzw. nicht gemacht haben? Du kannst ja versuchen, dir eine zu überlegen, wie jemand 20 E-Mails zu dem Thema komplett ignoriert und das dann trotzdem ohne einen weiteren Ton dazu einreicht auf Papier. Ich habe keine logische Begründung gefunden. Ich vermute, sie haben tatsächlich einfach ihre E-Mails ignoriert und haben es einfach gemacht wie im letzten Jahr. Weil sie es nicht anders können oder wie? Ich weiß nicht, ob man anders kann, als seine E-Mails nicht zu lesen. Ich kann meine E-Mails lesen. Nee, das meine ich nicht, weil es nur auf Papier können. Es ist nicht so kompliziert, das in den Verfahren. Nein, es ist nicht so kompliziert, das in der Form zu machen, wie wir das haben möchten. Und es gibt auch wirkliche Hilfe dabei, das so zu machen, dass das in den B-Sager entsprechend eingegeben wird. Also der X-Pack hat da jegliche Unterstützung angeboten und auch den anderen geholfen und Fragen beantwortet etc. etc. etc. Nein, das hätte jeder machen können. Und wenn man das Zeug einmal getippt hat und statt ausdrucken einfach per E-Mail schickt, ja, ist jetzt schon irgendwie ein bisschen seltsam, das Ganze. Ja, es ist ein bisschen mehr Aufwand. Also es hätte in einem entsprechenden Programm entweder eingebucht werden müssen, das Programm haben wir zur Verfügung gestellt, oder das alternativ selbst an die Bundesbuchhaltung delegieren. Das haben, glaube ich, mittlerweile ungefähr ein Drittel unserer KVs gemacht. Ich glaube einfach, dass sie es schlichtweg komplett nicht gesehen, nicht gelesen oder sonst irgendwie nicht wahrgenommen haben. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form Faulheit oder Unfähigkeit war, sondern es ist wahrscheinlich schlichtweg völlig Informationsüberflutung. Ich weiß es nicht, was bei der jeweiligen Person dahinter stand. Aber ich glaube nicht, dass es was anderes ist, als war mir nicht bewusst. Ich habe zumindest aber auch keinerlei andere Rückmeldung bekommen von den jeweiligen KVs. Also das sind jetzt, muss ich gerade mal gucken, Minden, Lübecke, Lippe und Wesel. Der Punkt ist auch folgendermaßen, wir sind natürlich auch zeitkritisch und in Nöten. Wir können und wollen auch jetzt nicht die Unterlagen wieder an die KVs zurückschicken und sagen, hallo, ihr müsst das jetzt aber in der und der Form machen. Das würde uns ja nochmal ordentlich Zeit kosten. Das heißt, ja, eine andere Alternative, als das jetzt so zu machen, wie wir das im Antrag formuliert haben, gibt es fast gar nicht. Also ich unterstelle dann einfach mal keine Bösartigkeit, unterstütze den Antrag aber auch voll, weil wir müssen mal langsam ein bisschen Struktur in Dinge reinkriegen. Ich hab dich lieb, du hast Struktur gesagt. Struktur, Struktur, Struktur. Yay! Böswilligkeit unterstellen wir niemandem. Warum wir halt das einfach so gemacht haben, wie es gemacht haben. Wir haben auf jeden Fall was gemacht, die haben Unterlagen geschickt, das begrüße ich erstmal, das sehe ich positiv. Und auch da haben sie sich Mühe gegeben und das gemacht entsprechend. Warum es jetzt so ist und nicht anders, sei es einfach mal dahingestellt. Wir müssen gucken, dass es fertig wird und darum müssen wir halt den Weg gehen. Alles klar, dann würde ich gern zur Abstimmung kommen, wenn sich jetzt nicht noch dringend jemand zu Wort meldet. Ich sehe, das ist nicht der Fall, wir stimmen ab. Christian. Dafür. Ich bin auch dafür. Sasa. Dafür. Steffi. Auch dafür. Claudia. Dafür. Der Stahlrabe. Auch dafür. Damit ist das einstimmig angenommen, weil ich bei der Claudia dafür verstanden habe. Habe ich auch dafür verstanden. Wir kommen zum nächsten Antrag. KVs anzünden, die zweite. Ja, Euskirchen, Bonn-Herford sind drei KVs, von denen wir im Prinzip, also Bonn hat mal eine Fristverlängerung beantragt bis zum 14.04. Der 14.04. ist vorbei. Ich habe seitdem nichts mehr von denen gehört. Die haben sich auch sonst in keiner Weise bei uns gemeldet. Euskirchen ist irgendwie tot. Herford habe ich auch nichts von gehört. Die haben sich auch auf keinerlei Frist und keine Mail irgendwie bei uns gemeldet. Wir wissen auch sonst da irgendwie nichts Genaueres. Da ist jetzt irgendwie mein Geduldsfaden halt einfach auch ein bisschen angezündet worden. Der Antrag beinhaltet dann so ein relativ generell gehaltenes autorisiert, der Landesvorstand autorisiert das Finanz-Awareness-Team die entsprechenden Maßnahmen zu treffen und behält sich halt vor, falls da nicht entsprechend mitgearbeitet wird, sprich wir werden die Leute nochmal irgendwie scharf formuliert jetzt anschreiben und sagen, es ist irgendwie echt 5:05 und behält sich halt im Zweifelsfall vor, entweder den entsprechenden Staatsmeister bzw. die Vorstände bei Nicht-Mitarbeit seines Amtes zu entheben oder halt gegebenenfalls auch den Kreisverband aufzulösen, falls da irgendwie gar nichts mehr passiert und der KV irgendwie einfach, ja, tot ist. Das heißt, das gilt jetzt in dem Antrag erstmal dafür, dass wir quasi mit eurem Segen denen dann nochmal fest auf die Finger hauen und denen halt sagen, hier, ne, nächste Eskalationsstufe ist dann anzünden. Ja, mal gucken, was dann passiert, ob die sich dann zucken oder ob sie dann weiter tot sind. Auch hier gebe ich das Wort zuerst an Steffi. Ja, und ergänzend kann man dann direkt noch hinzufügen, dass Euskirchen derzeit ohne Vorstand ist, schon seit einer geraumen Weile. Die haben wohl versucht, eine KMV zu machen, das hat aber irgendwie alles nicht funktioniert. Das heißt, die sind eh vorstandslos und die Auflösung eigentlich nur noch eine Formsache an der Stelle. Was uns leider nicht vor der Erstellung des Rechenschaftsberichts für 2003 entbindet, aber für 2014 noch um einiges vorbirgt. Und bei den anderen Kreisverbänden, bei Herford habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber bei Bonn weiß ich definitiv, die waren auch im letzten Jahr einer der letzten. Und ich denke, das ist ganz gut, wenn wir da jetzt mal ein bisschen deutlicher werden. Ich unterstütze den Antrag auch zur Gänze. Es gibt auch auf von der Bundesschatzmeisterei Präzedenzfälle, wo tatsächlich Kreisverbände nach mehrfacher Aufforderung und Nichtreagierens wegen des Rechenschaftsberichts rechtskräftig aufgelöst worden sind. Also es ist jetzt keine verrückte Idee, wenn ein Unterverband seinen Pflichten nicht nachkommt und Rechenschaftsbericht ist halt eine der Pflichten, ist ein Vorstand dazu berechtigt, den Kreisverband aufzulösen beziehungsweise den Vorstand seines Amts zu entheben und einmalig zur Neuwahl einzuladen. Wenn es da nicht klappt, ist das Ding aufgelöst. Also das ist nicht mal eine Ordnungsmaßnahme. Die Gerichte gehen dann davon aus, dass da keine ausreichende Aktivität besteht. So, also ich unterstütze das vollständig. Jetzt mal, du sagtest eben, eine der Pflichten, es gibt so gut wie überhaupt keine Pflichten für Kreisverbände. Und das ist wirklich eine so große Ausnahme, dass wir überhaupt mal was von denen wollen. Die können so schön vor sich hinarbeiten. Ja, also ich empfinde das da schon als schwere Enttäuschung, dann wirklich auf nichts zu reagieren. Und unsere Schatzmeisterei da in dieser Art und Weise hängen zu lassen. Definitiv, definitiv. Ich habe das nur ein bisschen vorsichtiger formuliert. Schöner hätte ich das nicht formulieren können, Christian. Dankeschön. Dann kommen wir doch bei dem Antrag zur Abstimmung. Und wir fangen unten an. Steffi. Dafür. Stahlrahm. Dafür. Claudia. Dafür. Sasa. Dafür. Ich bin auch dafür. Und der Christian. Auch. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Nur mal, weil es heute so ruhig, friedlich und fast andächtig ist. Ihr könnt natürlich jederzeit in den Sprechenraum nach oben kommen. Wenn ich euch da sehe, nehme ich euch dann dran. Also zu jedem dieser Tagesordnungspunkte darf der LV auch was sagen, wenn er möchte. Und mit LV meint Herr Jens an der Stelle den Landesverband, also euch. Ja, natürlich, klar. Ja, genau das meinte ich. Anzünden Teil 3. Ja, jetzt bin ich ganz traurig, weil das war eigentlich der siebte KV, den ich anzünden wollte. Das hat sich jetzt leider so ein bisschen erledigt, weil bei denen ging es darum, dass sie eigentlich seit einem Monat sagten, sie beauftragen die Bundesbuchhaltung. Sie haben das auch abgeschickt. Die Bundesbuchhaltung sagt, wir kriegen nichts. Jetzt wollte ich die heute anzünden lassen. Jetzt ist dummerweise heute deren Post angekommen. Damit hat sich der Antrag leider erledigt und den könnt ihr dann zurückziehen. Also du ziehst den Antrag zurück? Ja. Das ist aber böse. Aber an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, nur fürs Protokoll, dass auch Hagen im letzten Jahr zu denen gehörte, die auf den letzten Drucker abgeliefert haben. Ja. Ich weiß aber auch, dass die schon hingegangen sind und ihren Schatzmeister gehauen haben. Hat aber nicht viel gebracht. Ja, genau. Dem sind wir dieses Mal auch länger hinterher gestiegen. Aber nun gut, jetzt hat es ja anscheinend geklappt. Damit sind wir durch den ersten Teil der Anträge durch. Dieser Antrag ist zurückgezogen. Bitte noch im Protokoll vermerken. Warte, warte, was? Der Antrag ist zurückgezogen. Danke. So, und jetzt ärgere ich euch, da ihr die Sachen ja schon beschlossen habt. In jedem dieser Anträge gibt es eine Zeile, die ihr bestimmt überlesen habt, wo drin steht, die KV-Vorstände werden über diesen Beschluss durch den Landesvorstand in Kenntnis gesetzt. Bitte Umsetzungsverantwortlichen benennen. Ja, Schatzmeisteraufgabe, ne? Ach, zu einfach. Aha, das hast du aber geschickt dich aus der Affäre gezogen, ne? Ja. Ich finde, das dient ja in der politischen Kommunikation und da bedarf es diplomatischer Fähigkeiten, die ich ja doch eher in der Tätigkeit des Projekts sehe. Die Diplomatie, die ich in dem Fall anwenden werde, ist aber eher von Smith & Wesson, weil mich das total ärgert. Würde ich das machen? Also ich kann das sonst auch übernehmen. Claudia, man versteht dich tatsächlich überhaupt gar nicht, trotz Mumblebridge. Aber die Sasa möchte das übernehmen. Ich habe das Wort freiwillig verstanden. Ja, du hast genau gehört. Ja, ich mache das. Ich schreibe die an. Und die Sasa sitzt nicht neben mir, möchte ich sagen, und wird auch gerade nicht von mir bedroht. Sie macht das wirklich freiwillig. Ja, warum solltest du mich denn auch bedrohen, Steffi? Du hast doch bestimmt irgendwelche geldwürdigen Informationen in der Hand. Genau, sie kennt schmutzige Geheimnisse von mir. Haha. nein, vielen Dank dafür. Freue ich mich. Wenn du Daten brauchst und so, weißt du ja, wo du die kriegst. Supi. Vielen Dank. Danke, ich werde mit Sicherheit noch auf euch zukommen. So ein paar Infos wären noch ganz cool. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Aber wir sind mit dem ersten Teil der LAFO-Sitzung durch und kommen jetzt zum... Was ist denn Napalm? Brandbomben. Google das mal. So, Google mal Napalm. Okay. Bitte nicht, wo kann ich Napalm kaufen, sondern nur Napalm. Dann kommt die NSA. Gut, ich versuch's nochmal. Wir sind mit dem ersten Teil der LAFO-Sitzung durch und kommen nun zum Hörspiel. Die Verlesung der Umlaufbeschlüsse seit der letzten LAFO-Sitzung. Ticketnummer 112070, Finanzantrag VKV Solingen. Dabei wurde Wahlwerbung auf einem Volksfest gemacht. Die haben Beutel, Popcorn und so weiter verteilt. Dafür wurden 209,12 Euro genehmigt. Dann hatten wir einen Antrag für den Bus. Und zwar ein Finanzantrag 112081, Finanzantrag Bus zum APBT nach Halle. Es wurde ein Budget von 2.400 Euro freigegeben, inklusive Parkgebühren und allem drum und dran. Der wurde auch einstimmig angenommen. Wundert euch nicht, das ist zu fast 100% natürlich spendenpräfinanziert. Dafür vielen Dank an alle Spender. Dann haben wir unter der Ticketnummer 112216 neue Mitglieder aufgenommen. Unter der Ticketnummer 112410, Bund Stadtbraun, keine Rechtspopulisten. Auf dem Düsseldorfer CSD haben wir beschlossen, einen offenen Brief an die CSD-Veranstalter zu schicken, gemeinsam mit diversen anderen, weil die Freien Wähler aus Düsseldorf, angeführt von dem berühmten Rechtspopulisten Thorsten Lemmer, ehemaliger Manager der Gruppe Störkraft und Mitglied der NPD, glaube ich, früher, jetzt für die Freien Wähler. Diese Freien Wähler wollten da auch einen Infostand machen. Das ist zum Glück nicht passiert. Also diesen Infostand hat es nach dem offenen Brief nicht gegeben, was mich sehr freut. Dann haben wir unter der Ticketnummer 112419 ebenfalls neue Mitglieder aufgenommen. Unter der Ticketnummer 112554 wurde ein Budget für 50 Euro zum Austausch des Schließzylinders des Lagers in Mülheim beantragt. Das wurde einstimmig angenommen. Das Budget kann immer wieder freigegeben werden, weil das ja mit Kündigung des Lagers und Übergabe des Schlüssels hinfällig geworden ist. Damit sind wir schon bei den Umlaufbeschlüssen durch. Wir kommen zum Thema Sonstiges. Und pünktlich zum Sonstigen ist die Wiebke wieder da, um weiter zu protokollieren. Boah, das läuft ja ganz abgefahren. Ticket Nummer 112954. Empfehlung für den LPT 2014.2. Ich bitte die liebe Vako in den Sprechenraum und verabschiede den X-Pack nach unten. Vako. Die Vako ist scheinbar gerade AFK oder sowas. Dann erkläre ich, was da steht. Wir haben zwei Bewerbungen bekommen, tatsächlich. Ganz kurz vor Fristende noch eine zweite. Für den nächsten LPT, auf dem der Vorstand neu gewählt wird. Die Bewerbungen sind zum einen aus Pulheim und zum anderen aus Kleve. Die AG Events tendiert in ihrer Empfehlung für Kleve, da die technische Ausstattung dort wesentlich besser ist. Die AG Technik sich auch für Kleve ausgesprochen hat, da in Pulheim wohl kein ausreichendes Internet vorhanden ist. Das heißt, die Bandbreite des Internetanschlusses ist wohl deutlich zu gering. Ich sehe gerade, dass die Bewerbung für Kleve am 30. und 31.8. nur ist. Ha, jetzt wird's blöd. Okay, ich weise auf ein Problem hin. Pulheim hat die Bewerbung fürs erste Septemberwochenende angemeldet, allerdings mit dem Problem des zu geringen Internets. Kleve für den 30. und 31.8. mit dem Problem, dass genau an dem Wochenende die Freiheit statt Angst Demo ist. Ich habe dazu auch noch eine Rückfrage gestellt und folgende Info bekommen. Theoretisch wäre in Kleve zwar auch das andere Wochenende möglich gewesen, da fehlt aber die Manpower für. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Sache der Halle oder dergleichen. Vielleicht könnte man da nochmal nachfragen. Da kann ich kurz zur Stellung nehmen. Timmy, herzlich willkommen. Hallo erstmal. Das Problem ist halt einfach, dass durch die hauptverantwortlichen Organisatoren urlaubstechnisch ausfallen. Ich weiß, wie wichtig diese Demo einigen in der Partei ist. Aktuell ein ganz Ass-Problem, was wir uns wirklich in dem Fall mehr mit uns selbst. Kannst du irgendwie nochmal noch mal rausgehen und wieder reinkommen? Man versteht dich nämlich quasi gar nicht, weil du sehr abgehackt ankommst. Grundsatz. Mehr Richtung Überwachung tun müssen. Timmy, wir haben dich gar nicht verstanden. Aber vielleicht könnte die Vako, die jetzt im Sprechenraum ist, mal etwas dazu sagen. Problem. Wollte Timmy jetzt noch was sagen? Wir verstehen den Timmy leider nicht. Entschuldigung, das Internet in dem Café hier war gerade wieder kurz weg. Ah, perfekt, jetzt hören wir dich. Nochmal von vorne, bitte. Ich weiß, wie wichtig die Freiheit statt Angst Demo ist, aber ich sehe wirklich aktuell, dass wir uns auf einen konstanten Landesvorstand konzentrieren sollten, mehr mit uns selber beschäftigen, dass wir unsere Probleme in den Griff bekommen, bevor wir wieder andere Probleme in Angriff nehmen. Wir haben so viele Piraten in Deutschland, die näher an Berlin dran sind. Sollten sie dementsprechend sich mal auch andere drum kümmern und nicht nur wir NRWler. Hat er gerade gesagt, er hat ein Problem mit dem Landesvorstand? Nein, aber wir müssen halt zusehen, dass wir mehr Vertrauen beim Wähler gewinnen. Und deshalb wäre es wichtig, dass wir konstante Führungsebene haben, dass wir die Köpfe beibehalten. Das Internet ist wieder bei ihm weg. Ja, ganz schlecht, du bist immer weg. Aber ich glaube, wir haben deine Botschaft verstanden. Deswegen würde ich jetzt einmal an die liebe Vako übergeben. Ja, also ganz ursprünglich, das kann man ja auch auf der Wiki-Seite sehen, war die Bewerbung für beide Wochenenden, sprich die Halle ist an beiden Wochenenden frei, aber wie Tim schon sagte, sie sehen da ein großes Problem, weil das halbe Orga-Team oder auch die entscheidenden Leute an dem Wochenende nicht da sind. Und wir in der AG Events haben das ja auch nur einfach nochmal als Hinweis reingeschrieben. Aber letztendlich sehe ich, dass wir hier die Wahl haben, zwischen dem Landesparteitag ohne ausreichendem Internet oder halt eben dem 30. oder 31. und 31.8. Was sagen denn meine Kollegen? Ich sehe da noch was mit dem Hallencaterer. Kannst du dazu noch was sagen? Was ja, ist denn mit dem Hallencaterer? Das ist das, was wir auch reingeschrieben haben. Mit dem Hallencaterer muss noch verhandelt werden. Wir können uns auf jeden Fall in Kleve nicht selbst versorgen, komplett durch die AG-Schnittchen. Deswegen müssen wir halt schauen, dass wir da wenigstens ein günstiges Mittagessen verhandeln können. Aber die Bewerbung aus Kleve ist sehr spät gekommen, mitten im Wahlkampf. Die sind also noch dran. Und ich denke, dass es da eine Möglichkeit gibt. Der Tim sagte, dieser Caterer, ja, das ist mehr so, das geht eigentlich mehr so in Richtung Kantine. Und normalerweise gibt es da Mittagessen für 6-7 Euro und wir müssen halt schauen, dass wir die, da verhandeln, dass wir da vielleicht auch was für 4 Euro oder 5 Euro hinkriegen. Und du sagtest mir, es gibt Pommesbuden direkt um die Ecke, ne? Es gibt etliche Möglichkeiten, sich anders zu versorgen und günstig in unmittelbarer Umgebung. Die Hallenmiete wird aber nicht quersubventioniert durch den Caterer, ja? Also, dass wir dann nachher noch Probleme kriegen, wenn wir nicht genug Essen oder Trinken abnehmen. Nein. Das ist ein gutes Nein. Nein. Die anderen Kollegen bitte mal so Meinungsäußerung. Ja. Gibt es denn sonst in, ich habe noch eine Frage, gäbe es in, wo war das denn jetzt, Rhein-Erft, die Bewerbung, dann in Pulheim, nicht da die Möglichkeit, das Internet irgendwie technisch noch anders zu lösen, dass wir da mehr zur Verfügung haben? Ich habe mit der AG Technik gesprochen, beziehungsweise mit dem Ansgar, und der hat mir gesagt, nicht mit vertretbaren Mitteln. Ja, das war auch das, was die AG Events erfragt hatte von der AG Technik. Die waren sich da eigentlich auch sehr, sehr einig, dass das halt einfach ein Riesenproblem ist, beziehungsweise eigentlich nicht machbar ist. Der Volker ist aber da aus Pulheim, vielleicht kann er was dazu sagen. Ja gut, also wir haben in Pulheim einen 6000er Anschluss, der ist dünn. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, über Satelliten etwas zu machen. Und das haben wir ja auch nochmal eingeplant, dass man Satelliten dazu nimmt. Wir haben also in Pulheim ja den Rheinlandtag gehabt und haben über diesen Anschluss die Veranstaltung gestreamt. Okay, Brinkmann aus der AG Technik. Ja, ich wiederhole das gerne nochmal, was wir gesagt haben. Das Internet in der Halle, wie Giro gerade auch im Chat schreibt, reicht für den Stream. Und die AG Technik würde sich auf Pulheim freuen, weil dann hätten sie endlich mal Urlaub und könnten sich auf den Parteitag konzentrieren und nicht auf die Technik. Gäbe dann halt kein Internet, aber man kann nicht alles haben. Also es gäbe dann nur einen Stream und kein Internet? Es gäbe vielleicht einen Stream. Okay. Danke für die Einschätzung. Der Christian wollte eben auch noch was sagen. Ja, ich wollte mal kurz nachfragen, war denn dieser andere Termin, also Ende August, Bestandteil der Ausschreibung? Der ursprünglich ausgeschriebene Termin war der 30. und 31., weil ich nicht wusste, dass die FSA da ist. Hatte mich dann gefreut, dass Pulheim das Wochenende danach genommen hat. So, aber jetzt haben wir halt, also 30, 31 war der ausgeschriebene Termin. Ja, also dann sehe ich da schon von daher keine Schwierigkeiten, wenn sich dann jemand für den 31. und 31. meldet. Also ich finde es natürlich schade, wenn sich da Termine überschneiden. Das werden wir wahrscheinlich immer mit irgendetwas haben. Und es ist natürlich auch schade, wenn es irgendwas ist, was viele sicherlich als wichtig ansehen. Aber wenn wir das zunächst einmal so ausschreiben, finde ich das jetzt also seltsam, wenn man dann bei jemandem, der sich für genau diesen Termin dann etwas raussucht, dann sagt, ja, der Termin ist aber blöd. Okay. Darf ich kurz was sagen? Natürlich. Also ich glaube, wir hatten für beide Termine ausgeschrieben. Normalerweise machen wir ja plus minus eine Woche, aber minus eine Woche ist, glaube ich, noch irgendwie in den Sommerferien oder so. Ich meine aber, wir hätten für beide Wochenenden ausgeschrieben, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meinte das jetzt auch nur, dass das jetzt also kein Ausschlusskriterium sein dürfte, meiner Meinung nach. Okay, Steffi könnte noch was sagen oder Claudia, wenn wir sie verstehen. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde, beide Wochenenden gut. Ich kann ziemlich Argumentation folgen bezüglich der Freistadt-Angst-Demo. Hat er nicht ganz unrecht. Wir könnten natürlich auch was ganz Verrücktes machen und sagen, wir nehmen ein völlig anderes Wochenende. Das finde ich aber nicht unbedingt notwendig und zielführend. Insofern kann ich mich mit dem Termin im August in Kleve sehr gut anfreunden. Okay, möchte noch jemand aus dem Zuhörerraum etwas dazu beitragen und seine Meinung äußern? Ich werde nicht müde, die Basis dazu aufzufordern, Meinung zu äußern. Da müsst ihr durch. Ich hätte noch eine Frage. Ach so, ja, auch gut. Wie sieht's denn finanziell aus? Gibt's da noch ein Entscheidungskriterium? Vaku, finanziell nehmen die sich beide nichts, ne? Sorry, ich war schon wieder unten. Nein, also beide Anträge wären vollkommen im Budget, also auch mit Eventualitäten einkalkuliert unter 10.000 Euro. Beide Bewerbungen, so. Deine Frage beantwortet, Daniel? Yes. So, sollen wir dann zur Abstimmung kommen? Oder möchte noch jemand etwas mitteilen? Ich sehe, das ist nicht der Fall, also stimmen wir ab. Fangen wir wieder oben an. Christian? Jo. Nee, nicht jo. Welcher Ort? Achso, ich dachte, das galt jetzt nur schon für den Vorschlag. Dann für Kleve. Ich bin dann auch für Kleve. Sasa? Ich bin echt ein bisschen traurig wegen der FSA, aber ja, Kleve. Ja, mir tut das auch weh, ganz ehrlich. Claudia? Kleve. Das war ein Kleve. Und die Steffi? Ebenfalls für Kleve. Der Daniel? Dann auch Kleve, bitte. Dann haben wir uns einstimmig für Kleve entschieden. Damit findet der nächste LPT mit den Vorstandswahlen am 30. und 31. August in Kleve statt. Dennoch an die Pulheimer vielen, vielen Dank für die Bewerbung und für die Arbeit, die ihr euch gemacht habt. Danke, Volker. Ja, nicht zu danken. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Relativ kurz, es geht mit der Ticketnummer 112971 um einen Redner für eine Podiumsdiskussion. Und zwar gibt es einen Alzheimer-Kongress. Der Joachim hat mich darauf angesprochen, der ist dahin eingeladen worden. Das ist eine relativ wichtige Tagung der Alzheimer-Gesellschaft. Es sprechen da auch sehr hochkarätige Leute auf dem Podium. Da genau an diesem Termin aber die Fraktionsklausur ist, kann aus der Landtagsfraktion niemand da teilnehmen. Mit den Veranstaltern wurde schon gesprochen, dass die Partei dann jemand anders entsenden darf. Und wir haben dann als erstes beim Acker Gesundheit angefragt, den McWyers gefragt, der leider da auch nicht kann. Und McWyer und der Acker Gesundheit haben uns dann die Heike Wegner genannt, da die Heike nämlich in der Gerontologie sowieso arbeitet, total fit in dem Thema ist und schon Podiumserfahrung hat. Und vorhin habe ich die Heike gesehen, ja, die Heike ist im Zuhörerraum. Ich würde mich freuen, wenn du nach oben kommst. Und ich möchte den Vorschlag machen, dass wir die Heike damit beauftragen, zu dieser Podiumsdiskussion zu gehen. Ich habe gerade mal erstmal kurz noch eine Rückfrage. Wann ist das Ganze? Weil das ist fürs Presseteam auch nicht ganz so uninteressant. Donnerstag, glaube ich, ne? Freitag. Freitag nächste Woche. Nächsten Freitag. Jetzt kommenden Freitag, also morgen oder nächste Woche? Nächste Woche Freitag. 13. Okay. Gut, weil dann können wir noch was vorbereiten. Alles klar, danke. Ja, das ging bloß noch nicht an das Landespresseteam, weil es bis jetzt bei der Fraktionspresse lag und dann erst ja ab heute an uns übergeht sozusagen. Ja, kein Ding. Ich wollte nur nachfragen. Alles gut. Heike, würdest du das denn machen wollen? Ja, gerne. Also ich bin gerontopsychiatrische Fachkraft und was ich mir jetzt eigentlich noch wünschen würde, ich hätte gerne den Thomas selber nochmal gesprochen, weil ich sag mal, die Forderung, dass in der Pflege besser ausgebildet werden muss und so weiter, das ist für mich ein sicheres Paket. Was ich aber nicht auf dem Schirm habe, ist, ob es dazu schon Parteibeschlüsse oder überhaupt Diskussionen gegeben hat. Und da hätte ich schon gern noch eine Rücksprache mit dem. Ja, aber da steht dem steht ja nichts im Weg, oder? Bis nächste Woche. Nee, sicher nicht. Ich habe ihm auf den Anrufbeantworter gesprochen. Er hat sich halt bisher nicht gemeldet. Ich probiere es nochmal. Ist einer im Vorstand dagegen, dass die Heike das macht? Frage ich mal so. Also wenn wir da keine Kampfkandidatur für haben, gibt es da, glaube ich, nichts zu diskutieren, oder? Nee, aber wir müssen ja trotzdem, da es eine Beauftragung ist, sie dahin zu schicken, müssen wir ja zumindest drüber sprechen. Nee, kam ja auch vom AK-Sprecher des AK Gesundheit selber der Vorschlag. So. Deswegen wird es ja jetzt auch keinen Gegenkandidaten geben, in Anführungsstrichen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Christian. Dafür. Ich bin auch dafür. Sasa. Auch dafür, und ich habe die Bitte an dich, Heike, dass du dich, wenn es geht, morgen noch mit uns im Presseteam in Verbindung setzt. Ja, ich weiß zwar noch nicht wie, aber da frage ich dann den Olaf. Und ich habe mir heute von meinem Chef freigeben lassen, sodass ich da also auch nicht in eine schwierige Situation kommen kann. Ich kann also was in meiner Freizeit Politisches sagen, wie ich will. Perfekt. Claudia. Steffi. Daniel. Auch dafür. Viel Spaß mit Podiumsdiskussionen und danke, dass du das machst. Ja, danke auch. Und Sasa, wo bist denn du? Kommst du Händchen halten? Das wird schwierig. Also das werde ich Freitag, glaube ich, befürchte ich nicht hinkriegen. Aber wir gucken mal. Lass uns am besten mal morgen telefonieren. Du kriegst über Olaf mit Sicherheit meine Handynummer. Die ist ja auch öffentlich überall. Ja, klar. Super. Ich habe noch ganz kurz was ganz Unverschämtes. Ich möchte mich gerne mal ganz öffentlich beim Christian Gebel bedanken. Der hat in seiner Eigenschaft als Vorstand hier Wuppertal gerockt. Wir haben es geschafft, wir haben den Olli in den Rat gekriegt. Und einfach nochmal vielen Dank von allen Wuppertalern. Danke, das ist lieb. Mal ganz im Ernst, ich bin da auf Wuppertal echt stolz. Ja, es hat zwischendurch so geknirzelt bei euch. Und jetzt habt ihr den Olli da im Stadtrat und ich habe mit dem gesprochen. Der Olli ist stolz bis zum geht nicht mehr da drauf. Vielleicht für die Leute, die ihn hier nicht kennen. Noch vor guten 10 Jahren ist der Olli im Rollstuhl und hatte das Gefühl, sein Leben ist vorbei und er kommt dann nie wieder raus und war total depressiv, hat sich wieder hochgekämpft, läuft wieder und hat mir danach geschrieben, er bedankt sich wahnsinnig bei den Piraten für diese Chance. Vor 10 Jahren dachte er noch, sein Leben wäre vorbei. Und jetzt sitzt er für die Piraten im Stadtrat. Das wäre das tollste Abenteuer, das er in seinem Leben erleben dürfte. Und ich hatte Pipi in den Augen, als er mir das geschrieben hat. Ernsthaft. Das ist einfach nur geil. Aber da kommt jetzt noch eins dazu. Der ist hier das Zünglein an der Waage, weil die SPD, die FDP und die Grünen verhandeln noch, ob sie zusammengehen. Und dann ist der Olli die eine Stimme, die fehlt. Also das nur so am Rande. Wir in Wuppertal sind alle ziemlich stolz. Und wir verdanken dem Christian ganz viel. So, und jetzt höre ich auf zu reden. Danke, liebe Heike. Hat noch jemand aus dem Zuhörerraum etwas für Sonstiges, dann möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Und es sind der Brinkmann und der X-Pack nach oben gehüpft. Nur kurz die Überschrift, das Thema. Ich möchte noch was über Heike sagen. Oh ja, sag was. Ich finde das sehr lobenswert und toll, besser noch gesagt, dass die Heike das sagt. Es kommen viel zu wenig Leute, die auch mal was Positives sagen. Und auch mal, ja, wie das der Christian sich für Wuppertal eingesetzt hat, was ja auch viele bei uns im Vorstand nicht so zu 100% mitgekriegt haben, finde ich wichtig, dass wir darüber sprechen. Sprecht über positive Dinge in eurem Kreisverband, in eurem Stammtisch, sagt das. Wichtig. Plus eins. Danke, Steffi. Brinkmann. Jo, die möge eine andere Mumblebridge benutzen, die 2 funktioniert nicht so richtig gut. Und dann noch als Thema IT für die Fraktionen und Mandatsträger. Da hatte ich Claudia auch schon eine Mail zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob sie das weitergeleitet hat. Ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, sind aber noch gar nicht ganz so weit. Aber wir können da gleich gern was von dir hören. Dann, X-Pack, dein Thema? Ich hatte das, was Lennart hat, auch und noch was anderes. Lass Lennart uns erstmal machen. Nee, sag doch eben, dann schreiben wir es schon unten drunter. A, Vorstandsportal, B, Nebenkosten für hier Satellitenbüros und C ist mir gerade entfallen. Okay, Lennart, fang einfach mal an. Jetzt ist er Lennart wieder weg. Sprich, Lennart. Jetzt bin ich... Mein Weg kann auch X-Pack anfangen. Mach, Lennart. Wir haben hier jetzt ganz viele Mandatträger und Piraten in Räten, teilweise auch in Fraktionsstärke. Und irgendwie möchten die jetzt alle eine Homepage haben und eine E-Mail-Adresse. Uns trugen jetzt die Anfragen ein. Das ist die Kurzfassung. Okay. Die Frage ist dann halt, wie wir damit umgehen. Werden wir das jetzt für alle 100 irgendwas machen, kommen wir da natürlich nicht gegen an. Und es würden für Domains auch zusätzliche Kosten entstehen. Und ja, das ist die Frage, wie wir da vorgehen. Ich hätte da einen Vorschlag zu. Und zwar, Lennart, könnte die AG Technik jemanden zu dem Wochenende am 5. und 6. 7. nach Düsseldorf schicken, wo sowieso die ganzen Kommunalträger da sind? Wir vertrösten ihn noch für 4 Wochen und dann besprechen wir das da und dann hauen wir rein. Ich fände das besser, das da in einer großen Runde zu besprechen, als übers Knie zu brechen. Ja, könnten wir machen. Aber ich weiß halt nicht, ob die so lange noch alle warten möchten. Ja, dann müssen sie eine eigene Lösung machen, aber ich will jetzt nicht aus dem Druck heraus irgendwas machen, sondern das anständig vorbereitet haben. Und auf diesem Vernetzungstreffen haben wir alle da, vielleicht auch die Leute, die jetzt noch gar nicht gefragt haben und das nicht auf der Kette haben, die dann da mitgehen können. Spricht irgendwas dagegen für die Anwesenden? Also ich möchte da nur zu ergänzen, du hattest gerade gefragt, ob das schon durchgeroutet wurde. Ja, das Thema ist durchgeroutet und für dich zur Rückmeldung, dieses Thema wird auch sehr wohlwollend bei uns diskutiert. Nur so viel dazu. Wie gesagt, das war halt nur eine Idee und ich möchte jetzt halt nicht, wenn wir da gemeinsam was machen wollen, dass wir jetzt alle losrennen lassen irgendwo hin. Und wenn dann von euch nochmal eine Mail rumgeschickt werden würde, im Sinne von, wir kümmern uns darum, wir haben das auf dem Schirm, wir besprechen das dann und dann. Dass nicht alle dann eine Insellösung schon haben, bevor wir richtig anfangen können. Genau. Anfang nächster Woche schicke ich ja eine E-Mail rum, auch mit dem vorläufigen Programm für das Wochenende. Und da werde ich auch mit reinschreiben, dass dort auch über einheitliche IT-Lösung gesprochen werden soll. Und wir uns kümmern. Vielleicht kann ja parallel dazu auch die AG Technik die Anfragen dahingehend kurz beantworten, sagen, wir arbeiten an der Gesamtlösung für alle, seid noch ein bisschen geduldig, der LAVO arbeitet mit daran, dass wir für alle ein Konzept brauchen. Gero, was du da geschrieben hast, habe ich im Kopf. Das ist natürlich ein Problem, die Fraktionen können nicht einfach der Partei Geld für Dienstleistung bezahlen, das geht nicht. Gut, das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht hier klären, wie das dann konkret umgesetzt wird. Und ich schreibe mir dann irgendwie den 5. bis 7.7. in den Kalender, oder wie? 5. und 6.7. Ja. Okay, alles klar. Super, nächster Punkt, Vorstandsportal. Jo, ich mach mal A so und irgendwas zu sagen. Stellt euch einfach vor, ich sag gerade was total Begeistertes, Tolles und das ist alles voll schön und toll und super. Jedenfalls haben wir das Vorstandsportal, an dem ja jetzt schon länger rumgedoktert worden ist, irgendwie online geschaltet. Als Ersatz für das alte, was ja nun optisch wirklich gruselig war. Wenn es da Feedback zu gibt, es gab da schon das eine oder andere zu. Feedback inhaltlicher und gestalterischer Art dürft ihr gerne an Paki geben. Technische Probleme gerne an mich, beziehungsweise an die AG Technik. Das einfach primär mal nur als Hinweis. Und bedanken dürfen wir uns bei euch beiden, ne? Ja, ich glaube zu großen Teilen bei Paki und beim Unterstrich. Ich habe dieses Projekt irgendwie so ungewollt geerbt und dann irgendwie nur 3 Knöpfe gedrückt. Ansonsten bin ich da bisher mehr der Babysitter, aber ne? Okay, aber ich finde es doch Babysitten. Ich finde es total großartig, dass das Vorstandsportal eines unserer ersten Projekte unserer Amtszeit gewesen ist und wir gerade eben das Ende dieser Amtszeit mit dem neuen LPT beschlossen haben und an dem gleichen Tag das Vorstandsportal online geht. Finde ich super. Was denkst du, warum wir uns diese verlängerte Amtszeit gegönnt haben? Nur deshalb. Nee, Steffi. Tatsächlich, die Steffi frug gerade, ob wir sie noch brauchen. Wir sind quasi durch und sollte was kommen, sind wir auch noch beschlussfähig, selbst wenn du jetzt schon losdüst. Düse sie los. Viel Spaß in Frankreich. Ja, ganz schön Urlaub wünsche ich dir. Das ist betrieblich, aber Dankeschön. Ach so, okay. Dann trotzdem schöne Zeit in Frankreich. Ja, soll Feier werden, aber betrieblich halt. Ich danke euch. Viel Spaß noch. Tschüss. Tschüssikowski. Bis dann. Tschüss. Okay, Bridge ist raus. Nächster Punkt. Nebenkosten Satellitenbüros. X-Pack. Jo. Das von euch beschlossene Budget sagt, ab Juni 2014 werden Strom, Internet, ECC nicht mehr vom Landesverband getragen. Dass die Unglaublichen haben, dann jeweiligen Orten die Büros übernehmen und zumindest die Nebenkosten mittragen. Jetzt haben wir ja nun nicht so erdrutschartig viele Sitze geholt in manchen Räten. Habt ihr euch da schon irgendwie Gedanken gemacht, wie wir das irgendwie umstellen? Weil wir müssten ja dann quasi jetzt, beziehungsweise gestern, diverse Daueraufträge rausschmeißen und dann aber auch sicherstellen, dass es halt in Zukunft weiterbezahlt wird, von wem auch immer. Guter Punkt. Ja, es gibt da, glaube ich, zumindest einen Antrag aus was, Meschede? Da irgendwas mit einem Untermietvertrag noch hinzubekommen. Ich glaube, da sind wir recht nah an der Lösung. Für die anderen Büros müssen wir mal gucken. Wir sollten das auf jeden Fall jetzt ganz schnell in Angriff nehmen. Ja, also die Frage war, ob wir das quasi darüber erzwingen, dass wir einfach die Überweisung einstellen und sich das dann auf einmal ganz schnell löst, weil nämlich der Strom aus ist, oder ob wir erstmal, weil den Juni können wir jetzt ja kaum noch verhindern, das Geld wird wahrscheinlich komplett schon raus sein, das müssen wir dann gegebenenfalls irgendwie wiederholen oder umbuchen oder was auch immer. Oder falls es halt in Zukunft über die zuständigen VKVs laufen soll, dann müssen die halt die Anträge stellen, jedenfalls müsste das halt kurzfristig irgendwie geklärt werden. Also diese Lösung, die lehne ich mal ganz strikt ab. Ja, natürlich war das von vornherein klar, da reden wir seit Monaten drüber, aber jetzt konstituieren sich gerade die Ratspiraten, die Ratsherren und Ratsfrauen und Fraktionen und so. Also wir sollten da jetzt nicht den Hammer rausholen und denen da den Strom abstellen. Bitte nicht. Ja, also, du bist schon. Ich hatte das schon erwartet, dass du zu weich für eine vernünftige Lösung bist. Autsch. Der Beschluss, der geht doch, glaube ich, bis Juni, also sprich einschließlich Juni. Wir haben doch sonst auch noch dann die Fraktionsklausurtagung und bis dahin die Daten erstmal so weit zusammen haben, dass wir uns da ein vernünftiges Bild machen können. Der gilt, so wie ich das verstehe, bis einschließlich Ende Mai. Aber, ich hab den Beschluss nicht mehr hundertprozentig auf dem Schirm. Ja, es gibt halt einfach, soweit ich das sehe, nur das generell das Jahresbudget. Das ist, glaube ich, nicht einzeln beschlossen worden. Aber wie gesagt, Juni ist jetzt wahrscheinlich eh überwiesen. Das Thema ist durch. Das kann man höchstens noch halt buchhalterisch umbuchen. Aber bezahlt wird das jetzt wahrscheinlich eh schon mal von uns. Ja. Okay, ich schließe aus. Wir nehmen uns dem Thema an. Gut. Was ist eigentlich zur Zukunft der Satelliten? Die Mieten sind jetzt, glaube ich, noch bis Jahresende berücksichtigt. Was soll dann passieren? Dann übernehmen das entweder die Kommunen oder die Dinger werden dicht gemacht. Das ist doch mal eine eindeutige Aussage. Gut. Ja, wundervoll. Dann kann man das dann vielleicht direkt mit ankündigen, wenn man jetzt eh schon über demnächst über Nebenkosten redet. Also dann gebe ich jetzt hier auch mal ein bisschen Weisheit weiter, die ich aus dem gestrigen Regio-Mumble bzw. Kommunal-Mumble mitgenommen habe. Da war auch der Hans-Emanuel Herbers dabei, der sich auch zu diesem Thema ausgelassen hat. Es gibt haufenweise interessante Konstellationen, wie Fraktionen oder einzelne Ratsmitglieder Räumlichkeiten betreiben können. Man muss natürlich an manchen Stellen aufpassen, dass man Partei und Fraktion nicht durcheinander würfelt. Es gibt da aber diverse Möglichkeiten, um diese Räumlichkeiten also weiterzutreiben. Und wir haben noch bis Jahresende Zeit dazu. Ja, und es stehen auch noch diverse Sondierungsgespräche hier an. Ich denke, es wird noch einige mehr Mischfraktionen geben, wo eventuell dann auch eine einzelne andere gewählte Ratsmitglieder auch noch keine Immobilien haben. Also ich glaube, da sollten wir echt auch noch ein bisschen Zeit geben und das für uns halt zum Thema auf der Tagung machen. Ja, es ändert natürlich nichts an der Dringlichkeit, das mit den Nebenkosten dann tatsächlich bis zum nächsten Überweisungstermin geklärt zu haben. Insofern haut das dann mit der Klausur ja gerade so eben noch hin. Genau. Ja, das war jetzt auch nicht auf die Nebenkosten bezogen, sondern auf das Dichtmachen. Das Dichtmachen ist wirklich nur noch die Ultima Ratio. Es gibt viele Möglichkeiten, um diese Locations zu halten. Und diese Nebenkosten, nur um das nochmal klarzustellen, es geht dabei nicht um die Mietnebenkosten, sondern um die Zusatzkosten, die durch sowas wie Strom und Internet entstehen. Also zum Beispiel die Warmmiete, die wird noch bis 2014 übernommen. Sind sonst noch Fragen zum Thema Satellitenbüros? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann sind wir mit dem Punkt durch. Beteiligung, Kosten, Porto für Einladung, BPT. Der Stahlrabe hat das Thema draufgebracht. Yes, und ich will da auch gar keinen Beschluss zu haben. Ich möchte nur mal die Diskussion anstoßen. Von, ich glaube, 4 Landesverbänden wurde an den BUFO herangetragen, man möge doch, um Rechtssicherheit zu schaffen, zu diesem ordentlichen BPT, der zeitgleich stattfinden soll wie der außerordentliche BPT, schriftliche, also postalische Einladungen versenden, weil man unterschiedliche Auffassungen darüber ist, was Textform ist, was Schriftform ist, was schriftlich heißt, ob eine Mail da gültig ist oder nicht. Dazu gab es ja auch diese Umfrage, wer auf eine schriftliche postalische Einladung verzichten möchte. Das haben viele gemacht, 8000 glaube ich, aber noch viel mehr haben es nicht gemacht. Und daraufhin fühlt sich der BUFU jetzt in der Situation, dass er so Briefe rausschicken muss, beziehungsweise musste. Das ist bereits passiert, glaube ich. Der BUFU hat dann einen Antrag gestellt an die LVs, die dieses Ansinnen gestellt haben, sich an den Kosten zu beteiligen. Er hat diesen Antrag CC auch an alle anderen Landesverbände gestellt. Und ich möchte diskutieren, ob wir als Landesverband NRW uns an diesen Kosten beteiligen möchten. Ich würde das nicht einbringen, wenn ich nicht der Meinung wäre, ja, wir wollen uns beteiligen. Über die Höhe würde ich gerne diskutieren. Es gibt da verschiedene Umlageschlüssel, die da in Frage kommen. Aber ich sage jetzt einfach mal, eine einfachere Art zu zeigen, dass wir uns solidarisch fühlen und dass wir uns als Teil des Bundesverbandes sehen, haben wir eigentlich nicht. Und die Gelder, die dem Bundesverband fehlen, die schaden uns auch, weil der Bundesverband würde die ansonsten für Dinge ausgeben, die dem kompletten Bund zugutekommen, also auch uns als Landesverband. Und jetzt ihr bitte. Darf ich? Spricht niemand dagegen, also mache ich einfach. Ich habe mich damit auch beschäftigt und mir das Ganze angehört. Dieser Antrag der Landesverbände, eine postalische Einladung für Rechtssicherheit haben zu wollen, halte ich persönlich, also schon dieser Antrag an den BUFO, den finde ich hirnrissig, so, und zwar vollkommen. Ich habe mir die entsprechenden Paragraphen im BGB zum Thema, was Schriftform heißt, durchgelesen. Und da es sich dabei nicht um ein Vertragsgeschäft oder Gerichtspost oder sowas handelt, muss das Ganze nicht unbedingt ausgedruckt passieren, weil dann kann man nämlich als nächstes diskutieren, dass das Ganze schriftlich auf Papier mit handschriftlicher Unterschrift eines Unterschriftenberechtigten sein muss. Ich glaube nicht, dass diese, weiß ich nicht, 12.000 Einladungen alle handschriftlich unterschrieben worden sind. Also der erste Humbug war schon, diesen Antrag zu stellen. Der zweite Humbug war, vom Bund diesem Antrag nachzukommen, aus Angst, jemand könnte den BPT anfechten. Das ist so, also es gibt so viele Gründe, nicht den ABPT, sondern den BPT anzufechten, dann hier jetzt aus welchen Gründen auch immer 12.000 Euro auszugeben, um schriftliche Einladungen rauszuschicken, was man mit einer einfachen Internetrecherche hätte umgehen können. Also ich sehe uns da nicht in der Pflicht, aufgrund der Fehlentscheidung von 4 Landesverbänden und einem Bundesverband unsere Landesmittel auszugeben. Ich wäre dagegen. Dann möchte ich da mal kurz einhaken. Es ist ja so, dass wir uns seinerzeit bewusst entschieden haben, uns diesen anderen Landesverbänden nicht anzuschließen. Insofern empfinde ich es als etwas seltsam, uns ausgerechnet damit solidarisch zu erklären. Das ist das eine. Das zweite ist, ich halte es ganz bestimmt nicht für die einfachste und insbesondere nicht für die preisgünstigste Möglichkeit, irgendwelche Form der Solidarität zu beweisen. Ich glaube, das kriegen wir anders hin. Und ich sehe auch nicht, dass wir da mehr als irgendwer anders in der Pflicht wären. Ich finde das etwas schwierig. Stimme ich euch beiden zu? Eine Pflicht sehe ich da auch nicht. Und die juristischen Hintergründe, die kann ich nicht beurteilen. Da habe ich keine Ahnung von. Ich sehe nur die Situation, was jetzt passiert ist. Es ist Geld ausgegeben worden und der BUFU fragt nach Unterstützung. Und die Frage ist einfach, geben wir welche oder geben wir nicht? Und wenn wir keine geben, mit welcher Begründung geben wir die nicht? Wir müssen das gar nicht begründen. Also der BUFU ist nicht an uns herangetreten und hat gesagt, zahlt. Also wir haben keinen Antrag vom BUFU. Wir müssen also nicht begründen, warum wir etwas nicht tun. Ne, das stimmt. Da hast du auch recht, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde das ungern heute abschließend beschließen. Dafür bin ich echt ehrlich gesagt zu müde. Und das finde ich schon irgendwie eine relevante Entscheidung, weil es da auch nicht um wenig geht und um wichtige Dinge. Mir fällt das im Moment gerade ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin. Wollte ich auch gar nicht. Ich wollte das nur ein bisschen diskutieren. Hab ja eigentlich gesagt, ich will ja gar keine Entscheidung heute. Ich wollte das nur mal so ein bisschen diskutieren. Auch gar nicht unbedingt so unter uns Kollegen, sondern auch in den Landesverband. Ich wollte mal ein paar Stimmen aus dem Zuhörerraum haben. Ja, das finde ich auch gut. Der Hans Emanuel ist nach oben gehüpft und möchte was zu sagen. Zwei Sachen. Das eine ist, man begründen muss, warum man Gründe dafür, warum man handelt und Geld ausgibt. Das muss man begründen und darüber Rechenschaft ablegen. Ich könnte dir jetzt aus der Hüfte 500 Sachen nehmen, die ihr wahrscheinlich im Konsens mit allen nicht tut und ihr müsst mir nicht begründen, warum ihr das nicht macht. Das ist das eine. Also wer nicht gefragt wurde, der muss sich auch nicht dazu verhalten. Ich finde ganz interessant, warum der dieses Gremium, die einen Landesverbände gefragt hat und die anderen nicht. Es sind ja welche gefragt worden. Und das Zweite ist, ich freue mich bisher, dass unser Landesverband, der Landesvorstand, in keiner formellen Weise etwas mit den Vorgängen um die Einberufung des außerordentlichen Bundesparteitages und jener anderen Versammlung, die dort abhalten wollen, zu tun hat. Und ich sehe nicht, dass wir aufgrund der Beschlusslage unseres Landesparteitages irgendetwas damit zu tun haben, zu unterstützen, wie dieses Gremium, was dort tagt, seine Sachen finanziert. Das war ein schöner Beitrag. Weitere Beiträge? Ja, genau. Vielen Dank, Hans-Emanuel. Ansonsten hatten wir auch noch Beiträge im Chat. Sokratos fragte, ob die Einladung dann noch fristgemäß gewesen ist. Meines Wissens nach ja. Und der Gero hat sich im Mumble-Chat deutlichst in verschiedensten blumigen Farben dagegen ausgesprochen, das Geld zu investieren. Der Fullerin ist der Nächste. Ich wollte darauf hinweisen, dass es nach dem ABPT immer noch genug Zeit ist, seine Solidarität in Form von Geld einzubringen. Okay, danke dafür. Captain Leto, die Nächste. Ich hätte da zwei Sachen wichtig für gefunden, um da was zu sagen zu können. Das eine kam eben schon rüber, also ob die anderen Landesverbände vorher denn auch irgendwie kontaktiert wurden, bevor diese vier da einen Antrag gestellt haben, scheint ja so zu sein. Und dann in welcher Form da abgeklärt wurde, ob das wirklich rechtlich notwendig ist oder ob halt der sehr stark begründete Verdacht besteht, dass das anfechtbar ist, wenn da jetzt nicht Briefe geschickt werden. Wenn das abgeklopft wurde und da vernünftig Rat eingeholt wurde, dann wäre ich tatsächlich dafür, dass wir uns da beteiligen. Dann würde ich sagen, schade um das viele Geld, aber da müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen, weil die Satzung scheiße formuliert war. Wenn das jetzt auf Mutmaßen beruht, dann oder auch generell, würde ich erstmal warten, bis der Bund zumindest auf uns zukommt und das dann davon abhängig machen, wie das begründet wird, dass das gemacht wurde. Dazu kann ich kurz eine Info geben. Also ich habe mich über einen Anwalt informiert, wie das aussieht, was Schriftform genau bedeuten kann. Wenn Schriftform nicht näher definiert ist, wie es bei uns ja ist, da steht nur Schriftform, dann ist die gängige Interpretation, wenn es sich nicht irgendwie Geldgeschäfte oder Notarspost oder sonst was oder Behördenpost handelt, dass dann durchaus ein Fax oder inzwischen auch eine E-Mail ausreichend sind. Das war die Info, die wir haben. Und wie gesagt, wir haben uns ja in NRW bewusst gegen entschieden, diesen Antrag mitzustellen. Als nächstes habe ich in der Reihenfolge, wenn ich richtig aufgepasst habe, Flo, Nanunana und Mr. Burns. Ja, moin zusammen. Ich finde, das ist eine Abwägung, letztendlich eine Güterabwägung, letztendlich, ob man das Risiko eingeht, 100.000 Euro, knapp 100.000 Euro oder plus minus, keine Ahnung, in den Sand zu setzen oder eben die 10.000 zu bezahlen, weil du halt nicht prozentig sicher sein kannst, dass eine E-Mail genügen würde. Von daher kann ich das durchaus verstehen, dass die sich da in der Hinsicht absichern wollen und ja, in den Apfel müsste man, glaube ich, dann einfach beißen. Ich kann das verstehen und unterstützen. Okay, danke. Dann die Nanunana. Ich versuche gerade meinen Sinn dazu zu bringen, mir zu sagen, wie denn bislang immer zu BPTs eingeladen wurde. Soweit ich weiß, ist da auch immer per E-Mail eingeladen worden. Ich wüsste jetzt nicht, warum das zu diesem Parteitag, der ja als ordentlicher Parteitag eingeladen worden ist, anders sein sollte. Von daher wüsste ich jetzt nicht, warum man da jetzt auf einmal die ganzen Briefe rausschicken und danach noch das Geld dafür zahlen sollte. Okay, danke schön. Dann ist jetzt der Mr. Burns dran, danach Hans Emanuel und dann X-Pack. Ja, guten Abend, vielen Dank. Ich bin gar nicht Mitglied bei euch. Darf ich trotzdem ein paar Worte sagen? Ja, jeder. Ja, geil. Also das ist ein großer Themenkomplex, der wird umfangreich diskutiert. Die ganzen Landesvorsitzenden treffen sich zum Beispiel jeden Montagabend um 21 Uhr im Ambo. Und vor einem Monat oder zwei hatten wir echt so die Diskussion, scheiße, das Ding könnte dem Bund um die Ohren fliegen. Wie können wir versuchen, das rechtssicherer zu machen? Und wir hatten da den Hintergrund, dass es eine ganze Reihe von möglichen Anfechtungsgründen gibt. Die fehlende Briefform war halt nur einer von vielen, aber einer der kleineren Gründe. Ich würde mich im Prinzip Jens Einschätzung anschließen, das mit dem fehlenden Brief, das ist eher nicht so ein spannendes Ding. Ich glaube, da hat sich das eher darum gehandelt, halt, dass da ein paar Landesverbände gedacht haben, ja, wir haben jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen und der Bund dann gesagt hat, ja, okay, ihr könnt mich mal, machen wir jetzt und ihr zahlt. So, ne, das ist eine blöde Situation. Ich glaube, dass ganz andere Dinge da im Prinzip noch viel wichtiger sind, wie zum Beispiel, dass wir mal vorgeschlagen haben, dass wir vielleicht das mit der 10%-Regelung nach Bundessatzung machen. Diese 10%-Regelung, die war per Lime-Survey-Umfrage vorgesehen, dem Bund vorgeschlagen, das habe ich persönlich gemacht, wurde aber abgelehnt, dass wir halt diese Möglichkeit halt nicht mehr nutzen konnten, die Rechtssicherheit irgendwie ein bisschen voranzutreiben. Das ist schade, aber ist halt jetzt so. Anfechtungsgründe haben die Gegner, die potenziellen Gegner genug. Der Bundesparteitag ist aber jetzt ein Organ der Bundesebene und nicht irgendwelcher Landesverbände. Und deswegen können Landesverbände da prinzipiell nur beratend oder unterstützend zur Verfügung stellen. Wenn wir eine zündende Idee haben, geben wir sie weiter an den BUFO, von mir aus in Form eines Antrags. Es sind aber hier keine zündenden Ideen da. Und das, was der Bund an laufenden Kosten hat, sind vom Bund zu tragen und nicht von irgendwelchen Landesverbänden. Also ich würde deswegen deutlich empfehlen, wenn ihr schlaue Ideen habt, dem Bund Tipps zu geben, hinschicken und wenn nicht, dann soll der Bund seinen Kram alleine machen. Danke, Mr. Burns. Hans Emanuel. Zwei Sachen doch nochmal. Erstens gibt es ja kaum einen Bereich, wo sie dermaßen penibel an allen möglichen Mist rangehen, wie bei diesen ganzen Wahlformalien, die der Landes- und die ganzen Wahlleiter an diese Dinge rangehen. Das haben wir alle erlebt. Der Landeswahlleiter hat uns ja immer sehr deutlich gesagt, dass er dann E-Mail-Einladungen für völlig ausreichend hält, wenn sichergestellt ist, dass Mitglieder, die bei ihrer Aufnahme angegeben haben, keine E-Mail zu haben, es per Post kriegen. Und das ist der Punkt, auf den man achten müsste und wo das formal angreifbar wäre. Es ist keine Aufnahmebedingung in die Piratenpartei, E-Mail zu haben oder einen Computer zu besitzen, auch wenn er jetzt denkt, es ist ja schräg, aber es gibt das natürlich. Und das hätte überprüft werden müssen, ob die Leute mit E-Mail registriert sind und die Mitglieder, die es nicht die nicht erreichbar sind mit E-Mail, die müsste man per Post anschreiben, das werden aber wenige sein. Und wenn es darüber bisher keine Datenbank oder irgendeine Abfragemöglichkeit gibt, dann ist bisher an der Stelle Mist gebaut worden. Das muss gewährleistet werden. Und das nochmal zur Mittelverwendung. Also erstens liegt kein Antrag vor, verstehe ich also ehrlich gesagt gar nicht, warum man das jetzt diskutieren sollte. Zumal wir ja wissen, dass der Bundesvorstand Anträge, beziehungsweise dieses Gremium, Anträge an andere gestellt hat. Kann man jetzt politisch fragen, wieso macht er das? Wieso handelt er so? Das ist Gegenstand der Ereignisse in Halle und gehört jetzt hier nicht hin. Würde jetzt der Landesvorstand einfach so hingehen und sagen, ey, ich habe irgendwo auf der Straße gehört, ihr habt da Probleme, hier erstmal ein Tausender, wäre das meiner Ansicht nach Zweckentfremdung von Mitteln, die ihr habt. Ansonsten nochmal zu Hans Emanuel, natürlich werden bisher die Mitglieder... Ich würde dich dran nehmen, Lennart, stopp, du bist gar nicht dran. Der X-Pack ist nämlich erst dran. Ich habe das bis jetzt die ganze Zeit so gemacht, nicht einfach dazwischen plärren, vielen Dank. X-Pack. Ich möchte erst auf Hans Emanuel antworten. Okay, du darfst immer dazwischen plärren. Ja, danke schön. Also Punkt 2 hast du recht. Punkt 1 zur Aufklärung. Diese Mitglieder, von denen bekannt ist, dass sie keine E-Mail-Adresse haben, die sind sowieso schon per se postalisch angeschrieben worden. Es ging jetzt nur noch mal um eine zweite Runde, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, nur zur Erklärung. Okay, danke schön. Der X-Pack und dann Lennart, wenn er möchte, und dann Mr. Burns nochmal. Ja. X-Pack. Ganz kurz als Erklärung an Britta, das liegt schlichtweg daran, dass es diesmal um einen außerordentlichen BPT geht, da ist die Satzung ein bisschen anders, darum gibt es dieses Thema überhaupt erst. Ansonsten würde ich aber auch tatsächlich das teilen, was hier schon ein paar Mal gesagt worden ist. Es gibt ein halbes Dutzend mehr oder weniger valide Anfechtungsgründe, von denen manche, wie zum Beispiel das mit den 10%, hätten ohne finanziellen Aufwand gelöst werden können. Warum ausgerechnet der eine gelöst wird, der richtig Asche kostet und die anderen, wie zum Beispiel Vorfiltern von Anträgen irgendwie, die nicht in die Einladung passen oder halt diese 10%-Geschichte oder, die aber nicht ausgemerzt werden, ich verstehe es wirklich nicht, also und ich weiß nicht, warum jetzt ausgerechnet das mit dem Brief durchgezogen worden ist, weil auch da würde ich das so sehen, dass das meines Erachtens nicht notwendig war. Darf ich da direkt reingrätschen? Nee, der Lennart ist, also sei mir nicht böse, ich bleib trotzdem in der Reihenfolge. Merk dir, was du sagen möchtest. Der Lennart ist wieder rausgegangen, also ist der Mr. Burns dran und danach Flo. Ja, okay, danke. Nochmal ganz kurz zu Schriftform und Textform. Da gibt es an Britta, es gibt in § 9a der Bundessatzung tatsächlich da einen Unterschied. Das eine ist Schriftform, das andere ist Textform. Und daher kam halt ein gewisses Maß an Unsicherheit. Das ist jetzt ein Gegenargument zu meiner These, halt den Bund an dieser Stelle nicht zu unterstützen. Ein Pro-Argument für diese These ist noch, dass es für die finanziellen Angelegenheiten zwischen Bund und den Landesverbänden durchaus andere Regelungen gibt, abseits von einzelnen Zuschussbeschlüssen. Und diese Regelungen, die können auch im Nachgang von Halle irgendwie noch weiter ausgebaut werden. Wenn wir feststellen, wir wünschen 3 Bundesparteitage pro Jahr, der Bund kriegt es nicht geschissen, dann können die Landesverbände unter die Arme greifen. Sowas lässt sich alles bauen, aber nicht so von jetzt auf gleich und Hilfe, ihr Bösen habt das beantragt und jetzt bezahlt auch bitte dafür, weil ihr habt die Idee gehabt. So, das ist einfach keine Form. Es gibt zwar dieses eine Pro-Argument halt, das mit Schriftform und Textform, ja, glaube ich aber nicht, dass es stimmt. Und generell würde ich echt sagen, der Bund muss das jetzt hinkriegen. Und wenn wir im Nachgang und langfristig und regelgerecht, formgerecht feststellen, ja, die Landesverbände haben zu viel Geld und der Bund hat zu wenig und wir brauchen mehr Bundesparteitage, dem könnte ich mich durchaus anschließen, aber das kann man auch formal korrekt machen mit Länder- und Bund-Finanzausgleich. Das dauert halt ein bisschen länger, aber es geht auch. Danke. Okay, dann haben wir den Flo als nächstes. Kurz zu X-Pack noch. Ich glaube, wir sollten hier sehr stark und sehr scharf trennen zwischen dem außerordentlichen und dem nicht außerordentlichen, also dem normalen, ordentlichen Parteitag. Das geht mit der, ja. bei der E-Mail-Sache oder der Schriftform und der Schriftlichkeit oder so geht's ja hauptsächlich bzw. ausschließlich um den ABPT. Und meines Wissens nach ist das der einzige Anfechtungsgrund, was du eben noch genannt hast, dass die Sache mit der Filterung von Anträgen und so weiter, das trifft ja eh auf den ABPT nicht zu, weil auf dem ABPT ja nur der Vorstand gewählt werden darf. Also das sollte man auseinanderhalten, glaube ich. direkt als Antwort dazu. Es geht ja genau um den ordentlichen BBT. Man möchte durch diesen nachgeschobene schriftliche postalische Einladung den ordentlichen BPT, der zeitgleich zum ABPT stattfindet, legitimieren. Ich würde aber auch sagen, ich fand die Diskussion total toll, auch wenn ihr den Antrag vielleicht ein bisschen naiv fandet. Ich habe da viel Mehrwert draus gezogen. Für mich reicht das eigentlich schon. Ich wollte noch kurz eine Sache dazu sagen, wenn ich darf. Und zwar habe ich noch mal kurz meine Quelle überprüft, um kurz zu erklären, worum es geht. Der Unterschied aus Textformen und den unterschiedlichen Schriftformen. Die Schriftform, wie es hier interpretiert wird, heißt, man schickt einen ausgedruckten Text mit handschriftlicher Unterschrift, sind eine Urkunde tatsächlich, eine urkundliche Gestaltung einer Willenserklärung oder eines Rechtsgeschäftes, zum Beispiel ein Testament oder so etwas. Und für alles andere gibt es die sogenannte gewillkürte Schriftform nach § 127 Absatz 2 BGB. Und da steht explizit in dem Paragraph drin, es genügt dann, soweit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist, die telekommunikative Übermittlung, also zum Beispiel durch Telefax oder E-Mail. So, das steht im BGB so drin. Hätte man so ein bisschen nachgelesen, wäre das ganz einfach gewesen. Weil unsere Einladungen für Parteitage waren noch nie notariell beglaubigte Urkunden. Ich denke, das muss auch bei einem ABPT nicht anders sein. Und wenn dem doch sein muss, dann reicht auch dieser Brief nicht, weil er ist bestimmt nicht notariell beglaubigt und unterschrieben. Nicht ABPT, OBPT. Und, aber BPT, ja. Wurscht. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir diesen Tagesordnungspunkt. Uns liegen keine weiteren Anträge vor. Der XPEC piept nochmal. Ja, Zahlungserinnerung hat er nochmal dahinter geschrieben. Aber ganz fix. Ja, nur nochmal der Hinweis. Das ging ja jetzt gestern auch über die NRW-Infoliste. Der Gero hatte da ja eine Mail geschrieben und hat sich da jetzt auch relativ viel Mühe gemacht, irgendwie das ganze Zeug zu filtern. Nur nochmal als Vorwarnung, damit es nicht nachher wieder heißt, es hätte keiner mitbekommen. Das wird die Tage kommen. Es wird bestimmt einige geben, die schreien, weil irgendwas vergessen wurde. Ich will es nur nochmal erwähnt haben, damit für die Leute, die das letzte Protokoll nicht gelesen haben und keine NRW-Info lesen, aber vielleicht dieses, dass es nochmal drinsteht. Dankeschön. Okili dokili. Damit sind wir durch für heute. Der nächste LAFO-Sitzung wird stattfinden am 19. Juni um 20.30 Uhr. Und jetzt ist das tatsächlich so? Und jetzt grätsche ich einfach nochmal da rein, völlig frech, weil du ihr Unfug erzählst oder ihr Unfug erzählt. Es geht tatsächlich um den ABPT, nicht den OBPT. Es geht bei der Einladung, bei den postalischen Sachen geht es um den ABPT. Okay, spielt aber überhaupt keine Rolle, weil die Schriftform per E-Mail laut BGB reichen würde, ganz egal worum es geht. Ist total wurscht. Gut, also nicht bös gemeint, aber das ist das Gesetz sagt, E-Mail oder Fax reichen. Da ja, wenn du das so siehst, ist das super. Aber offenbar gibt es Leute, die da erhebliche Bauchschmerzen mit haben und deswegen das anders haben wollen. Aber gut, müsste ja nicht stimmen. Okay, warum sollte die nächste Sitzung nicht am 19. sein? Weil das ein Feiertag ist. Ja, ist mir doch egal. Ist das ein Feiertag? Da wird gefeiert. Ja, am Feiertag wird gefeiert. Wollen die anderen das auch nicht an dem Feiertag machen, sondern dann an dem 18. ersatzweise? Ey, ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht will. Ich habe das nur zu bedenken gegeben. Feiertag ist auch für mich fein. Also wenn, dann feiere ich eher in den Feiertag rein, aber selten raus. Also deswegen wäre mir der Donnerstagabend dann sich dann schon lieber. Spricht irgendjemand gegen den 19.? Das ist nicht der Fall. Die nächste LAFO-Sitzung ist am 19.06. um 20.30 Uhr. Und ich danke dem Stahlrahmen für diese sinnvolle Verlängerung des Verabschiedungstextes. Ich bedanke mich bei allen Zuhörenden. Freue mich, dass das so eine konstruktive und nette LAFO-Sitzung gewesen ist, obwohl wir heute Themen auch diskutiert haben, die durchaus auch interessant und kontrovers diskutiert worden sind. Nichtsdestotrotz freue ich mich, es war super heute, es hat Spaß gemacht Und wir sehen uns wieder, wie gesagt, am 19.06. Das Ende der Sitzung ist damit offiziell um 22.30 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.